bist, wie du bist, dass du leider nicht ein anderer bist, dass du leider, leider ganz du selber bist. Wirst du nur wärmer oder tiefer, lebendiger und lassiver, ein bisschen lustiger, ein bisschen heller. That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hat mir noch keiner die Frage beantwortet. Habt ihr nun ein Telefon oder nicht? It's time. It's time for the breaking up of gestures. This fire team in a heartbeat, stationed in this shaft of light. This black operation, lock and load. It's time. It's time for the taking of the photographs. All these faces in the boneyard, do you recognize? Did you gamble in the desert? All this evidence of life. It's time. It's time for the taking of the ears. Souvenirs for a trophy necklace for the general. For the president's wife, for the girl, for the girls I left behind. All this blood, it's a problem. It's a little unclear. What kind of work are we doing down here? Oh yeah. There's a river of blood. Oh yes, there's a river inside me. I am disappeared. I am disappeared. Did you gamble? Did you gamble in the jungle? For the romance, for the white man, for the company. Oh, the truth. It's time. It's time. It's time. It's time. Bill Frisell und noch ein paar andere. Muss ich gar nicht immer alle Musiken hier ansagen, oder? Mensch, manchmal denke ich doch, ob ich vielleicht doch eine Scheibe habe. So richtig so sympathisch werden einem ja bestimmte Leute tatsächlich immer erst, wenn sie tot sind. Wie Hajo Friedrichs zum Beispiel. Jetzt ist er tot, jetzt ist er mir richtig sympathisch. Nach diesem Spiegel-Interview, auch das war ziemlich cool, fand ich. Jetzt sehe ich gerade, ich habe hier so einen guten Abendzusammenschnitt. Der stammt nämlich aus Tagesschau und Tagesthemen. Vielleicht ist er dabei. Selbst wenn er nicht dabei sein sollte, ich würde ihn diesen Mitschnitt jetzt ihm widmen. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich glaube, er war nicht dabei. So, da die Leitungen noch leer sind, das ist eine großartige Gelegenheit für Leute, die es noch nie geschafft haben, hier durchzukommen und vielleicht auch die Telefonnummer nicht wissen. Gebe ich hier erstmal durch. Wir senden auf UKW Quent 8, 90,6 MHz. Startzentrale bitte melden, ich schalte um. Hier ist die Startzentrale. Wir haben verstanden. Alle Startvorbereitungen sind abgeschlossen. Die Starterlaubnis ist freigegeben. Achtung, Achtung, wir geben Startkommando. Bis zum Start noch 10 Sekunden. 9 Sekunden, 8 Sekunden, 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde, 0. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 in Potsdam 74 81 110. Ja, das ist echt ein Drama, wa? Zweimal verdrückt, aber dafür ist ein klasse Hörspiel entstanden. Und Kinder, ihr seid so unfair, ihr seid echt so fies. Sie haben all die angerufen, die die Telefonnummer schon kannten. Das ist gemein. Die schmeiß ich jetzt alle erstmal raus. Da muss ich jetzt bloß wahrscheinlich ein bisschen reden zwischendurch, aber zack, zack, zack, zack, fliegen die alle raus. Wum, wum, wum, wum, wum, wum. 7 Leute rausgeschmissen. Jetzt sind sie... Oh, Kinder, die... So. Mann, wie fange ich an? Ich fange erstmal an mit einer Musik. Ich habe nämlich wieder... Residents, kennt ihr die Residents? Die sind nämlich eine total prima Band. Andererseits, die sind noch nicht tot. Ich finde sie trotzdem sympathisch. In letzter Zeit machen sie ein bisschen scheiße, aber es gibt schon so ein paar Musiken, die sind ganz großartig. Und eine Platte ist jetzt quasi re-released worden als CD, als so eine Doppelsingle, wunderbar aufgemacht. Duckstep and Buster and Glenn. Und die hört zu den Musiken, mit denen ich, nach Hendrix natürlich, musikalisch sozialisiert worden und wurde. Und da habe ich gedacht, weil ich ja dann immer doch eher ein Aufklärer bin, was die Musik betrifft, habe ich versucht, der Plattenfirma Euroreif wieder ein paar Platten aus dem Kreuz zu leiern. Das ist mir gelungen. 3 sind davon da. Hört euch die an. Wem sie gefällt, der sollte dann herschreiben an mich und begründen, warum er die Platte unbedingt haben muss. Hier kommt Salmolina. Wenn sie denn kommt. Kommt nicht. Warum kommt sie nicht? Jetzt kommt's. Quatsch, aus Konstantinopel. Die Residenz haben sie so eine Blue Moon Melodie da eingeflochten. Oder ist mir hier bloß die Hülle runtergefallen? Ich weiß es auch nicht. Als Platte ist es als eine Platte erschienen. Da war vorne Buster und Glenn und hinten Duckstep. Als CD ist es wunderbar zum Ausklappen. Sind es 2 ganz klitzekleine, ganz niedliche CD-Singles, weil die Residenz diese 1978er Aktion, das als eine Platte rauszubringen, heutzutage als ungerecht empfinden, weil die eine Seite ist immer die B-Seite, da haben sie recht, das ist nicht schön. Beide Singles oder beide Seiten sind gleichermaßen großartig. Duckstep, Buster und Glenn von den Residents. hören wir vielleicht gleich nochmal eine nächste Musik, weil, wie gesagt, drei von den Dingern sind hier zu verlosen, man müsste dann bloß herschreiben. Und hier rufen schon wieder alle an, ich habe noch kein Thema gesagt, ich habe kaum die Telefonnummer durchgesagt, ich werde nochmal, Kinder, tut mir leid, seid jetzt nicht sauer, ich schmeiß nochmal alle raus ganz schnell und werde mich versuchen, aufs Thema zu konzentrieren. Wenn man sich selber im Radio hört, dann sind das ja oft eher schlechte Nachrichten und ich habe heute so eine Ankündigung zum Sprechfunk gehört, die lief darauf hinaus, alles Klima oder was. Dass es eine schlechte Nachricht ist, hängt natürlich auch mit mir zusammen. Das ist natürlich meine Schuld, weil ihr kennt es ja, man ist Blue Moon Redakteur und als Blue Moon Redakteur muss man dann immer schreiben, wann, an welchem Wochentag, was passiert und muss sich dann immer irgendwie Sachen ausdenken. Das Einfachste ist natürlich, man ruft den an, der den Blue Moon macht oder den Sprechfunk macht und lässt sich von dem sagen, was der macht. Dann gibt's aber Leute, die verweigern sich gewissermaßen, die gehen entweder nicht ans Telefon oder bei denen hat es überhaupt keinen Sinn anzurufen. Das ist bei mir der Fall und dann fällt es natürlich immer wieder auf den unglücklichen Blue Moon Redakteur zurück und der muss sich dann immer Sachen ausdenken und in diesem Fall hat sich Jens König irgendwann ausgedacht und es stimmt natürlich nicht. Ich werde doch nicht über das Klima reden. Andererseits habe ich vorhin gerade zu Hause noch so ein schönes Buch aus dem Anfang der 50er Jahre entdeckt, das Klima in beiden deutschen Staaten. Das war allerdings, ist ein DDR-Buch, ist allerdings zu einer Zeit neu geschrieben, als noch sehr vehement auf Wiedervereinigung gesetzt wurde und ist insofern eher ein uninteressanter Text, weil sich das Klima im Osten und Westen kaum unterscheidet, also gerade so ein bisschen alpenmäßig oder so küstenmäßig, gerade so, aber es sind noch keine politisch relevanten Klimaunterschiede festzustellen gewesen damals. Insofern ist es doch ein Thema, was mir nicht so schmecken würde. Ich habe mich darum für ein anderes Thema entschieden. Das, denke ich, aber würde ich vielleicht nach der, sagen wir mal, nächsten Musik spielen, die auch wieder von den Residents ist. Ist ja klar, Sinister Exaggerator heißt die. Your heart is like a cell gun stick. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 110. So, das war für die, die noch nie durchgekommen sind und die Telefonnummer nicht hatten. Die müssen jetzt ganz schnell anrufen. Ein paar Leitungen sind noch frei. Ich sage jetzt endlich das Thema. Also sagen wir mal, meine grundsätzliche Unzufriedenheit mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, die ist mir ja durchaus ins Gesicht geschrieben, in mein Lächeln eingegraben. Das kann man sehen. Und die sollten wir versuchen, heute auch wieder im Sprechfunk zu thematisieren. Wir leben ja nicht nur in der Jugend und in der Spaß, sondern hauptsächlich auch in einer glücksterroristischen Gesellschaft. Also der Zwang dazu, glücklich zu sein, ist ja deutlich erkennbar und ausgesprochen extremistisch. Andererseits gilt die Kritik natürlich auch all denen, die gewissermaßen als Subjekte sich dann verpflichtet fühlen, auch immer glücklich zu sein. Das ist auch nicht schön, wenn man so unbewusst gewissermaßen gesellschaftliche Anforderungen nachvollzieht. Und darum ist das heute Thema der Sendung, Anleitungen zum Unglücklichsein. Also es müssten tatsächlich, wenn ihr denn hier anrufen wollt und wenn ihr denn in den Sprechfunk wollt und wenn wir denn gemeinsam quatschen wollen, dann muss natürlich eine gewisse Unglückskompetenz und auch vielleicht so eine kontinuierliche Unglückskompetenz, dass man es also schafft, Tag für Tag oder Jahr für Jahr, meinetwegen mit Unterbrechung, das würde ich akzeptieren und damit wäre ich einverstanden, unglücklich zu sein. Das wäre eine elementare Voraussetzung, hier anzurufen. Ihr könnt euch jetzt nochmal sammeln, überlegen, ob es tatsächlich Sinn macht, hier anzurufen und dazu was zu sagen. Wir spielen, also wir ist gut, ich, ja. Ich bin hier der König jetzt vom Sender. Ich würde jetzt nochmal eine Musik spielen und bin da auch wieder relativ raffiniert. Es gibt ja immer so, dass zum Beispiel junge Menschen oder auch junge Menschinnen, ja, die sagen wir mal 17. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, sich dann Musiken wünschen und manchmal auch sich ganz unbestimmt Musik wünschen und einfach sagen, ach, spiel doch mal eine Musik für mich. Und dann denke ich, naja, ja, dann spiele ich eine Musik für dich. Da wirst du dann schon sehen, was du davon hast. Die folgende Musik ist jetzt so eine Musik, die ich für jemanden spiele. Weightlifting Lulu, ja? Da kann man schnell zum Wörterbuch gehen und unter W müsste man kicken, was Weightlifting heißt. Das sind immer noch die Residents. Ist jetzt quasi die B-Seite oder die A-Seite. Sweet city woman, you strayed some name. Oh, sweet lifting you, I'm not to blame. For pulling the gun in your granddaddy's hand, as he was ingraining your face in the sand. But a part of the pork chop that you left behind has given me breakfast and rendered me blind. I still want you, baby, and I miss you so much. I hate you. Ja, ja, ein bisschen aufpassen mit dem Weightlifting. Dick bleibt dick, ist gar genetisch bedingt, ist ja auch okay so. Dann können wir jetzt, glaube ich, langsam los telefonieren. Ich sage, die Telefonnummer ist jetzt irgendwie dreimal angesagt worden. Die Leitungen sind sowieso voll am Boden. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, ist die Katharina. Tag, Katharina, bist du jetzt hier gut? Nee, deshalb rufe ich dir an. Nee? Ah, prima. Das ist ja schöne Voraussetzung jetzt. Ja. Ja? Du könntest wunderbare Gebrauchsanweisungen zum Unglücklichsein verfassen? Ja, ich glaube, ich bin dafür prädestiniert. Ja? Wie alt bist denn du? 20. 20? Hm? Und kannst du ungefähr zurückverfolgen, seit wann du, sagen wir mal, kräftig unglücklich bist? Kräftig unglücklich? Ja. Also es gibt ja immer noch so ein paar, sagen wir mal, Tage, die man aus seinem Leben streichen müssen, als die Sonne streichen müsste, als die Sonne schien und sich dann doch unvermutet Glücksgefühle zeigten, ohne dass man es erwartet hätte oder ja gewollt hätte. Ja, sind schon bestimmt 4 Jahre oder so. Ja, gerade als Kind ist man ja nicht Herr über Glück und Unglück. Ja, das war, da kann man das nicht so beeinflussen. Ja. Jetzt passiert das schon. Aber jetzt hast du es selber in der Hand? Ja. Und hast dich dafür entschieden, ordentlich unglücklich zu sein? Ja, ich werde das immer. Du wirst das immer? Also ich kann das ja nicht richtig. Also es ist jetzt insofern ja nicht so sehr so eine subjektive Entscheidung von dir? Naja, sicherlich schon. Irgendwie ziehe ich das Unglück so ein bisschen an, möchte ich sagen. Aha. Und würdest du jetzt, wir versuchen uns mal von ganz weit fern anzunähern, ja? So wie Astronauten oder, also ich muss ja mal sagen, Kosmonauten, so wie sich Kosmonauten an den fernen Planeten annähern. Mhm. Würdest du jetzt deine Art von Unglück eher, sagen wir mal, als klassische Unglücksfälle beschreiben oder eher als doch außergewöhnlich extraordinäre? Nö, außerordentlich extraordinär wären sie nicht. Nee? Nee, schätze ich nicht. Ach, schade. Da will ich jetzt bloß nochmal den Zwischenruf an die Zuhörerschaft richten. Also ich wäre natürlich auch extrem interessiert an extraordinären Unglückskonstellationen, ja? Weil ich habe ja, nämlich fest... Also im persönlichen Bereich spielt sich das Unglück sicher meistens ab. Ja. Und ich habe irgendwie... Und gerade auch im zwischengeschlechtlichen Bereich. Ja. Und intersexuell. Ich bin immer gut drauf, eben mir Leute auszusuchen oder die kennenzulernen, die unwahrscheinlich interessant sind, die aber leider entweder sehr starke Probleme haben, die ich mir dann anhöre und die sie mir dann erzählen, dann aber doch feststellen, dass sie meinetwegen noch an ihrer Freundin hängen oder dass sie eine Freundin haben, was dann immer sich erst hinterher rausstellt und zurück dann etwas, etwas platt. Wie viele Personen männlichen Geschlechts waren das jetzt schon ungefähr? Auf wie viel könntest du dazu so zurückblicken, wo du voll daneben gegriffen hast? So 5, 6. 5? 6. Und wenn du die jetzt alle, sagen wir mal, vor deinem inneren Auge nebeneinander stellen würdest, was würden die verbinden? Wäre das möglicherweise schon am Äußeren erkennbar, dass sie, dass man sich mit denen nicht einlassen sollte? Nee, eben nicht. Das ist ja ganz unterschiedliche Typen. Könntest du mal Extreme beschreiben? Ja. Also die so am allerunähnlichsten sind? Von so ein bisschen. Ja, wir nennen sie mal A und B. A und B, ja? Hä? Wir nennen sie mal A und B. Ja, und wir können auch die richtigen Namen nennen. Nee, war ist nicht so schön. Nee. Nennen wir mal A. Jetzt beschreib mal A. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen arrogant. Ah. Hat auch seinen Reiz, weil man müsste den ja mal knacken. Ja. Tja. Ach, aber auch so ein bisschen überheblich, auch dir gegenüber? Das schaffe ich immer, dass sie sich das nicht erlauben. Wie machst du das? Ja, ich weiß auch nicht. Das funktioniert, deshalb funktioniert das ja immer so toll mit denen, dass hinterher, merkst du denn, dass sie... Ja, aber beschreib dir mal noch weiter, so vom Äußeren auch. Sie sind dunkelhaarig. Groß? Groß sowieso. Ach, wieso groß sowieso? Weil du selber groß bist oder weil du nur... Ich bin eigentlich sehr klein. Ach, denkst dann, aber wenn, dann müssen sie schon groß sein. Nee, gar nicht, es ist so. Also über 1,80 muss es, sind sie ja so meistens, also... Eigentlich fast ausschließlich. Ah. Ich suche mir die aber nicht aus. Also es funktioniert einfach mal. Also du stellst fest, alle 6 Fälle sind jetzt immer alle über 1,80 gewesen. Nee, einer war 1,79. Gut. Aber er hat sich auch nicht, also von der psychischen Konstellation nicht deutlich von den anderen unterschieden. Na, das war mehr Typ B. Ah, das war Typ B. Hm? Ja. Also Typ B ist so mehr blond. Hm. Und... Schon scheiße. Echt? Ja, ich glaube auch. Aber so eigentlich ganz lieb und umgänglich. Und ja, das ist immer, ja, ich habe da immer so das Bedürfnis, denen helfen zu müssen, obwohl es mich ja selber unglücklich macht, wie ihr sagt. Ja. Also sozusagen ihnen zu helfen, ihre Probleme zu lösen, weil sie ja damit kommen. Ich habe sie mal gefragt, wie sie dann dazu kommen, zu mir zu kommen und ja, sich sozusagen auszuschütten. Konnten sie nicht so richtig sagen. Ja. Ich habe da eben ein offenes Ohr. Und ach, Katharina, jetzt habe ich ja einen Verdacht, vielleicht liegt das an dir. Beschreib du dich doch mal, dich mal. Also mental erstmal Sozialarbeiterin und offensichtlich als solche sofort zu erkennen, ja? Und Kerle, die jetzt eigentlich gar nicht. Also man könnte, wenn man mich nicht kennen würde und also länger mit mir zu tun hätte, bin ich nicht unbedingt ein leichter Mensch. So, doch auch hab da so meine Macken. Ja, welche? Muss ich das jetzt sagen? Ja, klar. Ach, naja. Ja? Ein bisschen, ja, ich hab auch so, kann vielleicht kann ich dir nicht Strähnen haben. Bin ja doch etwas dominant. Den Eindruck machst du jetzt im Moment noch, ja, also ja nicht. Ja, ich weiß. Aber ich bin ja auch deutlich unter 1,80. Wahrscheinlich deshalb. Ja, das ist eine ganz neue Perspektive, die sich da auftun. Ja. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Wie groß bist du denn? 1,57,5. Ach, na, das ist ja aber extrem clean. Ja. Und ganz lange Haare, also das kommt mir natürlich leicht von den Lippen, ja, das sage ich ja dann gerne. Ist ja, ich bin ja einer von den Typen, die haben Probleme, dann jemanden zu finden, der cleaner ist. Und dann sind sie aber glücklich. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, 1,57,5 und kurze Haare. Mhm. Und so den Mund jetzt eher lächelnd? Die Mundwinkel eher hoch oder eher runter? Also ich kann jetzt sehr stark beeinflussen, wie ich mich gerade finde. Also man sieht eigentlich meine Emotionen mir im Gesicht doch ziemlich an. Und so in unbeobachteten Momenten? Ja, das liegt echt daran, woran ich denke. Und ja, da ich, wie gesagt, des Öfteren sehr unglücklich bin, würde ich mal sagen, doch etwas verkniffen. Aber das sieht, ach so, das sieht man dir auch an. Man sieht mir, also, manchmal werde ich auch gefragt, ob ich irgendwie sauer bin und dann tuffle ich aber nur so vor mich hin. Also ja. Kann ich das, ja, weiß auch nicht. Aber manchmal bin ich auch sehr froh und das merken dann die Leute sofort. Ja. Wie haben sich denn die Beziehungen jetzt zu den sechs, können wir als Arbeitsbegriff mal Psychopathen wählen? Das soll jetzt ja nicht so denunziativ sein, sondern versuchen jetzt ganz neutral den sachlichen Zusammenhang darzustellen. Ja, die sechs Psychopathen. In welchen Situationen haben die denn dein Herz erstmal erobert? Ach, ganz unterschiedlich. Also manche habe ich über meinetwegen Sport kennengelernt. Machst du Sport? Ich habe mal so eine oder bist du immer mit so Puscheln so zum Basketball gegangen? Wie heißen die denn immer? Cheerleaders. Ja, zum Basketball bin ich eigentlich nicht gegangen. Nee, habe ich jetzt bloß versucht, wegen 1,80. Und mehr so Puscheln mag ich eigentlich auch nicht so. Puscheln magst du auch nicht so? Nee. Was für ein Sport denn? Wo können denn, sagen wir mal, große und kleine Frauen, große Männer, kleine gar Frauen? Nicht. Also ich gar nicht. Das war mehr so, also im Verein sozusagen, so Sport verbindet. Ja, aber du machst dann doch Sport. Also ich hab Steuermann beim Rudern. Hä? Steuermann beim Rudern. Das ist ja auch eine coole Art, Sport zu machen, finde ich. Ja, genau. Nein, so Gesellschaftstanz. Gesellschaftstanz? War mal, habe ich mal gemacht. Ach, das ist ja prima. Da hat man auch immer so flotte Kleidchen an, wa? Das habe ich dann aber doch sein lassen. Hei, hei. Mensch, Katharina, ich merke gerade, dass jetzt die Zeit für die Nachrichten ranrückt. Das ist aber schade. Ich setze dich einfach mal auf so eine Warteleitung, ja? Oder mach hier einfach mal deinen Hebel zu. Mhm. Wollen wir das so machen? Dann können wir danach noch ein bisschen weiter telefonieren. Mhm. Weil ich finde, da tun sich ja doch, das ist ja ein weites Feld, was da abzugrasen wäre. Ja. Ja? Mhm. Gut, dann bleib mal einfach in der Leitung. Ja. Ich hoffe, das klappt. Ja. Gut, bis gleich. So, dann sind jetzt Nachrichten, die werde ich aber nicht lesen, sondern Kinder, Sprechfunk, Proudly Presents, halt, ich darf nicht zu schnell sein, jetzt muss ich erstmal die Nachrichtenmusik finden. Proudly Presents, soll er doch selber sagen. Jetzt müssen wir erstmal ein Mikrofon finden. Das ist ein Mikrofon. Thomas Zitterbacke, Prinzler, on the news, ja? Bist du bereit? Hi. Ja. Hi, du bist bereit. Ich bin nur. Du warst jetzt eine ganze Weile nicht da. Sag mal, warum warst du nicht da? Weil ich jetzt voll digitalisiert bin. Gott, oh Gott, ich hab mich schon gewundert. Der kam schon so ein bisschen Terminator-mäßig hier reingeschritten. Gut, dann fangen wir jetzt an. Welche Reihenfolge? Nachrichten, Sportwetter? Sport nicht. Sport nicht, nur Wetter. Okay, aber Verkehr. Nachrichten, Wetter, Verkehr. Na, nicht, dass ich hier was falsch mache. Wir kriegen das doch hin. Können wir anfangen? Na los. Sweethearts, es ist 22:30 Uhr und hier sind die Kurznachrichten. Kurzinfo. Flucht. Fast 2000 Männer, Frauen und Kinder in Nordirak sind heute vor den türkischen Invasionstruppen geflohen. Nach UNO-Angaben haben sie Angst vor Hausdurchsuchungen und gewaltsamen Übergriffen. Tumulte. Die Schweizer Polizei ging heute gewaltsam gegen 200 Kurden vor, die vor dem UNO-Sitz in Genf den türkischen Militäraufmarsch im Nachbarland Irak verurteilten. Die Kurden warfen der UNO vor, zu wenig zum Schutz ihrer Landsleute zu tun. UNO-Klimakonferenz. Wissenschaftler haben heute anhand neuer Daten vor den katastrophalen Folgen einer weiteren Klimaerwärmung durch Kohlendioxidemissionen gewarnt. Verwiesen wurde auf die sich häufenden Wirbelstürme und Überschwemmungen. Mieterdemo. Rund 1000 Berliner haben am Nachmittag im Bezirk Mitte gegen die Einführung von Vergleichsmieten in Ostdeutschland protestiert. Der Senat hatte zuvor beschlossen, dass Berlin am kommenden Freitag das Gesetz im Bundesrat ablehnen wird. Skandal. Im früheren Konzentrationslager Hamburg-Neuengamme haben mehrere freiwillige Feuerwehren aus der Hansestadt, Schleswig-Holstein und Niedersachsen eine Party mit Blasmusik gefeiert. In dem KZ haben die Nazis 50.000 Menschen ermordet. Den Sport dafür Wetter. Wetter. Nachts weitere Schneeschauer um minus 2 Grad, auch morgen wieder Schnee- und Graupelschauer zwischen 2 bis 4 Grad. Verkehr. Es gibt Wartezeiten an der Grenze zu Polen, vergesst es nicht, und die Straßen sind nass, glatt und glitschig. Jut, damit sind die Nachrichten zu Ende. Das war Thomas Prinzel, dann noch eine persönliche Bemerkung. Mach mal weiter. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir erstmal kurz noch ein bisschen Residence. Katharina wartet noch in der Leitung. Sal Molina, auch ein großartiger Song von den relativ frühen 1978 Residence, die jetzt nochmal als CD re-released worden. Duckstep und Buster and Glenn. Und wer eine gute Begründung hat, warum er diese Platte unbedingt braucht, der sollte herschreiben. Das E-Cup-3 zum Verlosen. Sal Molina. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, nicht nur mit mir, sondern auch mit der wunderbaren Katharina. Bist du noch da? Ja. Prima. Mir zeigt ein bisschen den Faden verloren, weil ich muss ja zwischendurch arbeiten. Du konntest dich ja konzentrieren. Wir waren, bei einer Beschreibung von dir selbst, ne? Ja? Ja. Verkniffener Mund? Naja. Klein, Gesellschaftstänzerin? Nee, war ich mal, ehemals. Ah ja. Hat denn diese Unglückssträhne jetzt erst in Beziehung so zu hochwüchsigen Männern begonnen oder war das vorher schon absehbar möglicherweise? Dass ich das Leben nicht so leicht nehme, war eigentlich schon immer absehbar. Dass es sich in dieser Form darstellt, war eigentlich, kann man vorher nicht so sehen, weil ich bin nicht als Hellseher geboren. Wenn du jetzt sagst, war absehbar, wenn er jetzt dich zurückzuversetzt, wann warst du das erste Mal ziemlich gut unglücklich? Eine Weile her. Ich kann nicht, ja. Ja, hoffe ich doch. Ja, ich wollte die Zeitebene jetzt wechseln. Nee. Ja, die kleine Katharina, 1,12 Meter groß, die 122er Klamotten, alle noch ein bisschen zu groß. Brottasche um Hals. Die Klamotten waren mir immer schon. Und schon verkniffen im Mund. Nee, eigentlich lache ich auch gerne. Ja, nee, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Gut. Ja, glücklich sein ist ja nicht schwer. Also gut, souverän doch, und cool. Glücklich sein ist schon ganz schön schwer. Ja? Aber anständig unglücklich sein ist doch auch nicht leicht. Nee, das ist so. Siehst du? Und darauf wollen wir uns heute konzentrieren in der Sendung. Und hier rufen noch lauter so Unglücksvögel an. Die haben jetzt erstmal einen guten Grund, unglücklich zu sein, weil sie überhaupt gar nicht rangenommen werden. Weil wir jetzt noch miteinander quatschen ein bisschen. Mhm. Aha. Ich habe ja keine Lust, jetzt das Gespräch zu beenden. Mir fällt aber auch ja keine Frage jetzt ein direkt. Nee, ich weiß auch nicht. Katharina. Ja. Ob wir einfach so ein bisschen schwätzen, irgendwas? Mhm. Nur was? Ja, stell mir eine Frage. Klimagipfel kann man gut über das Wetter reden, oder? Mhm, tolles Wetter. Ja. Finde ich sehr toll. Stell mal eine Frage. Stell du da mal eine Frage. Nee, ich stelle keine Frage. Gut, nee. Oder nur so eine Knobelfrage. Nobelfrage. Ja. Wann beginnt der Frühling? Nee, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also habe ich auch gar nicht so eine Lust. Also weil ich bin jetzt so drauf konzentriert, unglücklich zu sein. Da fällt mir eigentlich so... Ja, hast du dir denn vorgenommen, sagen wir mal, dein ganzes Schicksal insgesamt zu wenden? Dich nur noch kleinwüchsigen Männern zu widmen, um weiterhin dann glücklich zu sein, Familie zu gründen, Häuschen, Garten, Auto? Oder denkst du, ach, unglücklich sein hat auch was für sich? Also erstens hat Unglück dann sicherlich auch was für sich, weil, das ist eigentlich eine Folge dessen, dass ich das alles nicht so leicht nehme und das möchte ich auch nicht, also auch weiterhin, alles ernster nehmen. Was jetzt vielleicht manchmal auch ist, weiß ich nicht. Außerdem habe ich nicht so die konkreten Vorstellungen, wie nun derjenige aussehen muss. Ja, sag mal, dein Unglücklichsein war ja dann immer mit so Scheitern so einer Beziehung verbunden. Könntest du dir jetzt auch, sagen wir mal, eine gute, sinnvolle, erfüllende, stabile Beziehung vorstellen, in der du dann in besonders qualifizierter Art und Weise unglücklich wärst? Das wäre eine ganz neue Variante. Sollte man, weiß ich, kann ich mir ja überlegen. Ich denke, jeder ist seines Unglückes Schmied. Also man muss es selber in die Hand nehmen. Ja, so. Und sich diesem Unglück nicht nur so ausliefern, sondern versuchen das selber. Nee, ich mache das ganz, also ja? Ganz bewusst. Wenn ich schon merke, da ist einer, ich frage dann zwar mal so nach, aber im Grunde ist mir ideal, weil ich möchte die Menschen ja erstmal kennenlernen und dass ich dann hinterher glücklich bin, das ist dann doch schon absehbar, aber das ist dann auch egal. Ich möchte dann mir erstmal helfen. Ja. Und da stelle ich eben mein Unglücksein, ja, nehme ich dann eben den Kauf sozusagen. Ein bisschen weiter nach hinten. Katharina, dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Mhm. Der war ziemlich gut, ist wahrscheinlich jetzt in der folgenden Sendung kaum noch zu übertreffen. Also, Kinder, gebt euch Mühe. Tschüss Katharina, bleib schon unglücklich. Mhm. Tschüss. Hi. Hi. Oh, da kommt ja alles Elend dieser Welt auf mich zu. Wer bist denn du? Susanne. Ich trau mich ja nicht zu fragen. Wie geht's denn so? Ach, naja, heute geht's einigermaßen. Heute geht's einigermaßen? Ja. Wenn es heute nicht einigermaßen gegangen wäre, hättest du dann trotzdem angerufen? Ja. Ja? Wollte ich ja schon immer mal jetzt wieder. Dann bedauere ich ja fast aus radiopolitischen Gründen, dass es dir heute einigermaßen so geht. Wie stellst du denn das so an mit dem Unglück? Einfach nachdenken. Ach, durch Nachdenken? Ja. Und wenn man keine Zeit hat, dann fängt man nachzudenken. Und durch das Nachdenken wird man unglücklich. Siehst du? Gottfried Benn sagt, Glück ist dumm sein und Arbeit haben. Hast du Arbeit? Nee. Nachdenken und keine Arbeit. Die beste Voraussetzung, um unglücklich zu werden. Nicht ganz. Wieso nicht ganz? Weil ich noch zur Schule gehe. Ach so. Naja, das könnte man ja, also wenn man es nicht ganz so genau und ernst nimmt mit dem Begriff, könnte man das ja doch schon unter Arbeit abrechnen. Ja, oder unter Unglück. Oder unter Unglück. Aber was ist denn dein Hauptbetätigungsfeld, was Unglücke betrifft? Ist das die Schule? Zum Teil. Aber jetzt erzähl nicht, weil, sagen wir mal, jede Geografiestunde macht dich todunglücklich. Geografie heißt nicht mehr. Geografie, weil du jetzt irgendwelche Wahlkurse belegst. Genau. Ja, und welche belegst du da? Naja, Geschichte. Also wir müssen ja mal welche abwählen, bestimmte Fächer. Ja. Und da habe ich Geo abgewählt, Physik und Russisch. Und, aber besonders unglücklich, gerade wenn du anfängst nachzudenken, macht dich Geschichte. Zum Teil, ja. Oder Mathe. Ne, Mathe weniger. Wobei, da würde ich es mir ganz schwer vorstellen, mal unglücklich zu werden. Andererseits, ich sage nur Infinitesimalrechnung, das kann einen schon in Wahnsinn treiben. Naja. Naja. Was mich total unglücklich macht, ist, wenn ich an die nächste Zeit denke. Inwiefern? Naja, da kommen erstmal einen Haufen Klausuren, dann einen Haufen Vorträge, und dann hat man total viel Stress, weiß überhaupt nicht mehr, wie man es schaffen soll, und dann, naja, gut. Ja. Jetzt soll ich mal was sagen? Ja, sage. Ja, dann sag ich mal was. Wie heißt du nochmal? Susanne. Susanne genießt die Zeit. Ja? Das ist... Gerade wenn man, sagen wir mal, Klausuren, Prüfungen und die nächste die und das Stunde, wenn die schon ausreicht, um einen unglücklich zu machen, dann ist man noch auf so einem Level, wo man noch ganz, ganz leicht hat, gut unglücklich zu werden. Später wird es viel schwieriger. Das will ich nicht sagen. Doch, glaub mir. Naja, aber wenn man... Hier spricht ein Mensch, der hat Abitur bereits hinter sich hat. Ja, ich weiß. Wenn man keine Arbeit hat oder so... Und man dann viel Zeit hat. Jetzt fang nicht an zu spekulieren. Du hast selber dein Unglück aus den Klausuren erklärt. Das andere kommt dann schon... Ist ja nicht bloß aus den Klausuren. Keine Arbeit kommt schon von alleine. Das ist ja noch das Wenigste aus den Klausuren. Aber das ist das Erste, was du jetzt gesagt hast. Dann sag mal das Meiste. Das Meiste. Wenn das Wenigste war. Na, das Meiste ist erstmal, wenn ich über Vergangenheit nachdenke, Zukunft. Also jetzt nicht meine persönliche, sondern... Und Gegenwart. Das heißt überhaupt, wenn du über Zeit nachdenkst. Jede Uhr, die du siehst, oder jeder Abreißkalender lässt dir Tränen in die Augen schießen. Nee, das ist das, was halt da war, sozusagen. Wie bitte? Das, was dort war in der Vergangenheit oder so. Was, wenn man was nicht versteht oder so. Oder wenn ich jetzt bei uns über Familie nachdenke oder sowas. Ach, lebst du eher in so einer unglücklichen Familiensituation? Naja, unglücklich. Das ist kompliziert. Weil, also für mich ist es eigentlich so jetzt nochmal, für Jugendlichen ist es herrlich. Bloß, man kann es irgendwie nicht mal richtig als Familie bezeichnen. Du darfst machen, was du willst und bist aber trotzdem unglücklich. Naja, ich darf mal, zum Teil darf ich machen, was ich will, aber ich habe auch zu viele Pflichten. Und, also würde ich jetzt so sagen, zumindest im Fall bis zu meinen Geschwistern, jetzt habe ich zu viel, sagen wir mal so. Eieiei. Es sind aber immer noch die ganz elementare Form von unglücklich sein, glaube ich. Klausuren und sich um die kleinen Geschwister kümmern müssen und Abwasch machen. Abwasch muss ich nicht machen. Wir haben eine Geschirrspülmaschine. Susanne, ich drück dir die Daumen, Susanne, dass du nochmal ganz prima, großartig und in erwachsener Form und Art und Weise unglücklich wirst, ja? Okay, tschüss. Hi, wer ist denn da? Ja, grüß dich. Tag. Du, wer bist du denn? Sweetheart, du klingst ja so forsch. Ah, nee, ne? Dir geht's wohl gut. Ja, nee, also eigentlich bin ich ja nur zu Besuch, weil Max ist gerade aufgestanden und sagte, er will mal gucken an der Anlage. Und weil und jetzt hat er in die Anlage reingeguckt und jetzt sitzt da so ein netter kleiner Typ drinne. Ja, und jetzt richtig. Sitzt ihr beide vor der Anlage und glotzt wie die Idioten darin. Ja, wir dachten, wir kriegen dich auch auf Bildschirm, wisst ihr? Ja. Ja. Naja, das müsst ihr bloß euer Display ein bisschen abdunkeln. Habt ihr vielleicht so ein Dings, wo es immer so ausschlägt? Haben wir. Es gibt ja so Anlagen, wo es immer so ausschlägt. Also er sagt, du weißt mal, ich gebe dir mal einfach weiter, weil ich kenne mir eigentlich gar nicht so aus. Ich weiß nicht, was man den hier Eindruck habe ich allerdings auch. Du weißt mal, ich gebe mal, ne, danke. Ja, bitte. Ja, hier ist der Stefan, hallo. Ich denke, du bist der Max? Nee, ich bin nicht der Max, das hat er nur gesagt. Wer ist denn der Max, der aufgestanden ist? Max heißt das Meerschwein. Max ist bei euch ein Familienwort für der Idiot wahrscheinlich. Oh, nee. Ja? Doch, gib mir mal den anderen schnell nochmal zurück. Ich geb dir den anderen. Den anderen, Max. Alles klar. Ja. Aha, hast du ja mal kurz gehört. Ja, was bedeutet Max? Ja, Max war so mehr oder weniger, nee, das ist so dieses Versinnbildliche, weil wenn ihr da aufsteht und jetzt dringend was da lesen muss. Ich denke, das war das Meerschwein, was aufgestanden ist. Nee, das hab ich doch nicht gesagt, Mann. Das darfst du doch nicht alle durcheinander bringen. Du hast Max gesagt. Ja, ich kann. Ja, aber ich nehme an, Max ist doch jetzt bloß ein Ersatzbegriff für ein Schimpfwort, oder? Nee, nicht. Weil du denkst, so on air kann man nicht direkt sagen, der Blödmann, nee, also, sondern da sagt man Max. Meinst du? Ja. Naja, nee, also Schimpfwörter, nee. Kennst du ja nicht so nee, weiter. Also, nee, dann würde ich ja Mox sagen. Ja, naja, gut. Meinst du nicht auch? Vielleicht könnt ihr eure Beziehung untereinander selbst mal klären? Ja, nee, also nee. Ohne, dass ich jetzt vermitteln muss? Meinst du, nee, also ja. Sag ja, um was geht's denn halt bei euch überhaupt? Da? Ja, super, super. Das sind so die, also wirklich, wisst ihr, es gibt ja so wenige, ich bedauere ja immer zu kurze Arme zu haben. Ja? Ja, weil man hat keine Gelegenheit, den Hörer zu ohrfeigen. Ja, nee. Ja, es gibt keine dämlichere Frage als die, worum geht's denn heute? Ja, nee. Ich rede hier die ganze Zeit über qualifizierte Formen, unglücklich zu sein. Da sind wir heute total falsch. Damit gewissermaßen das Thema zu perpetuieren. Ja, und ihr seid völlig falsch und fragt, worum geht's denn heute eigentlich? Sag mal, wann hast du die Sendung? Ich staune, dass ihr schon aus dem Stimmbruch raus seid. Ja, nee, also, und ihr seid aber aus dem Stimmbruch raus. Ich staune aber auch, dass du das noch so auf die Reihe kriegst, weißt du? Weil wann hast du denn die Sendung für die glücklichen Leute jetzt? Also, ist das meine unglückliche Sendung? Ey, glückliche Ränder überall rum. Echt? Kauft dir irgendeine Petra oder eine Brigitte oder eine Bravo oder einen Prinz oder was? Da siehst du immer die Glücksgesichter. Ja, oder zur Not kickst du in den Spiegel. Wobei, kick doch lieber einen Prinz drin. Echt jetzt? Ja, echt. Hast du ein Problem mit deinem Outfit? Nee, ich hab kein Problem mit meinem Outfit. Naja, weiß ich gar nicht. Hast du ein Problem mit meinem Outfit? Kinder, ihr müsst die Anlage hin heller stellen. Ihr seht da offensichtlich doch nicht so richtig ja, durch. Ich sucht ja schon durch jetzt. Max, ist der Max? Ja. Schon durch. Hm? Weil dich irgendwie empfängt hier auf dem offenen Kanal, aber irgendwie. Ja, das wird schon irgendwie wird das. Ihr müsst ja, bloß weiter suchen. Wie? In absehbarer Zukunft geht er das erste Reihe, ja. Ja, kriegt er. Kriegt er hin. Nee, ich hab erzähl. Ja, wenn mal eine Sendung für glücklich ist, ruft ihr an, ja? Meinst du? Ja, so sicher bin ich mir da nicht. Na gut. Vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Ja, wir haben uns auch wichtige Sachen haben wir ausgetauscht. Hab ich gemerkt, ja, ist mir nicht entgangen. Du, sag, willst du auch noch, warte mal, er will auch noch kurz hier einen Gruß überrichten hier. Ich gebe nochmal ganz kurz. Groß auch noch. Ja, gib mal nochmal den Max her. Ja, die Sache groß erklärt. Ei, Doppelmax am Radio hier. Ja, weil eigentlich habe ich ja angerufen. Ja, das macht die Sache nicht besser. Na doch. Also, weil ich bin auch manchmal unglücklich. Ist das jetzt besser? Nee, ich klopfe dir einfach nicht. Du klopfst mir das nicht, nee. Strahlst du viel Glück aus, oder was? Ja. Ah. Naja, klar. Solange da irgendwie noch das Sechserpack auf dem Tisch steht, kann nichts passieren, oder? Nee, nicht mit Sechser. Wir trinken gerade Wodka. Ja, naja, noch besser. Das ist auch nicht schlecht. Also ist besser als ein Sechserpack. Okay, dramaturgisch hatte diese Telefonat ja, glaube ich, seine Funktion. Es ist uns gelungen, so halbwegs ein Gegenbild zum heutigen Thema zu zeichnen. Ja, die war da vorhin so verzweifelt und du hast sie tierisch aufgebaut irgendwie, wa? Eben gerade so, die letzte, oder? Ja, ich versuch's ja mal eher runterzuziehen. Echt? Ja. Aber euch will ja. Mir das nicht gelingen. Wer gewinnt schon einen Kampf gegen eine Flasche Wodka? Nee, wir. Also ja, ihr schon. Ja, ich nicht. Ist ja klar, das ist ja Unterschied. Wir sitzen hier, wir wollten eigentlich nur einen Kaffee trinken, so vor circa 6 Stunden. Ja, und dann ist euch das Wasser ausgegangen, war, und dann habt ihr im Kühlschrank gekickt, ob da vielleicht noch ein Fläschchen Mineralwasser steht, und dann stand da so was, was so ähnlich aussah, und dann habt ihr das aber glücklicherweise nicht in den Teekessel gekippt, sondern gleich in den Mund. Ja, habt ihr Glück gehabt. Wunderbar. Dann kippt euch weiter Mineralwasser in den Mund, ja? Ja, das Wasser trinken wir zwischendurch. Ist schwer. Weil der Wodka muss ja schwimmen. Mhm. Ne? Gut. Wollen wir erstmal Schluss machen? Ihr könnt ja noch ein bisschen ins Radio kicken, ja? Ja, ich muss mit meinem Besuch, den ich eigentlich ja nicht kenne, muss ich denn halt noch ein bisschen näher. Er ist aus Westdeutschland, deshalb quatscht er hier so weit von wegen, er weiß nicht, ob du vielleicht auch im Fernsehen bist oder so, ne? Also ich muss das mal ein bisschen erklären. Ja, erklär dem das mal, das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Bitte, und wir werden also unsere Beziehung jetzt irgendwie mal ausloten. Weilchen zu tun. Ist, ne? Okay. Bei der nächsten Gelegenheit nicht so eine Differenz. Ja, und bei der nächsten Sendung vielleicht müsst ihr euch dann so um 10 vor das Radio setzen. Ja, und dann zuhören, vielleicht mit einem Stift und einem weißen Blatt Papier, zuhören, was der Onkel sagt, was das Thema sein soll. Ja? Notizen machen? Ja. Und dann überlegen, da könnt ihr euch auch kollektiv austauschen erstmal. Wichtige Punkte, so ein paar, ja, so ein paar Stichpunkte und so was. Besonders schöne Formulierungen könnte man auch in Gänze niederschreiben. Und dann hätte man die Chance, hier ganz qualifiziert anzurufen. Einverstanden? Genau, wir machen jetzt so und ich sage jetzt mal Tschüss irgendwie. Ja. Bis zum nächsten Mal und er will dir auch noch Tschüss sagen. Ja, ach, ist es schön. Ja. Gerade Tschüss sagen. Du, ich will dir auch noch Tschüss sagen. Ach ja, du wolltest mir auch noch Tschüss sagen. Ja, nee, war unheimlich interessant, mit dir zu plauschen. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Also ja, nee, ich fand's aber auch unheimlich interessant. Dass so was über den Äther geht. Ja, nee, ich finde das auch so toll. Ja, dass so eine Leute hier anrufen, das ist so großartig, ja. Das hat man ja ganz selten im deutschen Rundfunk. Also sowas erlebt. Ne, ruft ja jeder an, aber dass so eine anrufen, prima, prima, prima. Oh, hör auf. Einer der ganz großen Vorzüge dieser Sendung, glaube ich. Ja, nee, das ist ja nicht zuletzt auch mein Verdienst. Nee, ist aber auch hart. Darauf bin ich stolz. Also wenn ich jetzt irgendwie mein Leben rekapitulieren sollte, an dem Punkt macht es wieder Sinn. Ja, aber da kommt man zu sich selbst. Ja, das ist schön. Jeder kann so sein, sagen, alle kommen zu Wort. Ja? Jeder darf anrufen. Ja. Ja, und nicht wie woanders. Ja, wir hatten nur noch sondern nur so wie hier. Ja, das wunderbar. Aber nee, ne? Schön. Es hat mir viel Spaß gemacht. Meinst du? Ja, das war, glaube ich, ein ganz herzensinniger Austausch und wir haben beide eine Menge gelernt. Vor allen Dingen, ich ja? kann auch prima. Ein bisschen erzählen. Wisst ihr, gut, nee, das ist toll, das finde ich auch schön. Ja, dass du auch, dass das auch so raussprudelt aus dir, dass du dir, also dass du redest, wie der Schnabel gewachsen ist. Ja, dass man sich so die Bälle zuspielt. Ja, du machst eine Bemerkung, ich mache eine Bemerkung, ich mache eine Bemerkung, ich mache eine Bemerkung, ich mache eine Bemerkung. Und wenn du Glück hast, machst du wieder eine Bemerkung, dann mache ich wieder eine Bemerkung. Tschüss, ja? Jetzt spielen wir ein bisschen prima Musik hier. Die wird eigentlich irgendwie, sagen wir mal, das Generalthema für die Musiken des heutigen Abends sein. Ich dachte mir, dass nach Residence und nach der großartigen Eröffnung heute eigentlich mal, vorhin hat der Petersdorf, aber Johnny macht es ja auch immer, die spielen immer die wunderbaren Gitarrenfraktionen, an der hängt ja auch mein Herz, wenn die jungen Männer da so mit tief ernsten Gesichtern auf dem Dings da so rummessern und Tokotronic ist ja wunderbar, ist ja super, aber heute habe ich mich dafür entschieden, eher etwas Jazzy Musik zu spielen, so richtig, ich möchte fast sagen Jazzy. Und habe mir als erste Platte, als ich die nämlich wieder gesehen habe, ist mir eingefallen, dass man eigentlich mal wirklich konsequent so ein bisschen Jazz-Zeugs spielen müsste. David Dexter, die Jack Le Jazzman, das ist so ein wunderbar rumgesampelt, das machen ja jetzt alle, aber der hat eben eine tolle Musik vorher entdeckt, das ist nämlich Dizzy Gillespie, Night in Tunisia wird da zitiert und das ist irgendwie so ein super, super Lieblings-Jazz-Song von mir, der hier gesampelt wird, David Dexter D und mithin das Motto für die ganze Musik dieser Sendung abhebt. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome once again to this year's concert, the one we feel will be the best this year. Hey, darling, here comes those teenagers. He gets into bed when the morning breaks. Pillow covers his head when the city awakes. He books out all day, grooving the same cool tunes. We're practicing all alone in his room. He's addicted to music, he's spacious, he's tools. Playing jazz, bebop, Dixie, gospel, and the blues. And music always going round and round in his head. Jack the Jazz Man. Every time he hears the telephone ring, it's like, much like one of the prize boxer. But he fights all the way to find a good manager who promised the world, so how can he survive? If we're not, he plays best to keep him alive. When he gets down on the groove, the public was watching Jack the Jazz Man. sometimes I find you walk spaceman. Living little days, sometimes energy spent. He talks about music and he knows what it's worth. It's the only real thing that matters on this earth. And people try to tell him the other things in life, but the worst for sure and cut him like a knife. He's married to jazz for the better or for the rest. When it's bad, it's bad. When it's good, it's the best. The daylight hits when he falls down on his bed. And music going round and round in his head. One day or another he'll come back on the scene. The people will see from the brand new thing. Jack couldn't kill us, stop running the race. He'll finish up like by Kurt Coltrane. Puts out his cigarette and his axe in his case. Slowly ending the scene without leaving a trace. In his head the music going round and round in his play. Jack, the jazz man. 1, 2, 3. Thanks for being here and for being so wonderful. Good night. Klingt ja sehr nach Abschied, ist noch ja nicht so weit. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, richtig, immer noch Sprechfunk. Und das Thema ist, oder nee, nicht das Thema, was ich heute von euch erwarte, sind qualifizierte Anleitungen zum Unglücklichsein, beziehungsweise Anleitungen zum qualifiziert Unglücklichsein. Bisher gab es 3 Telefonate sehr unterschiedlicher Qualität. Das wird man, denke ich, auch als Zuhörer selber einschätzen können. Es steht mir jetzt hier nicht zu, Zensuren zu verteilen. Trotzdem ich natürlich auch so einen Hang zum Oberlehrerhaften hätte und eigentlich nichts lieber machen würde, als jedem Anrufer eine Zensur zu verpassen. Und dann würde ich mich sehr, sehr, sehr, sehr auf Sommeranfangszeugnisausgabe freuen und die Leute dann mal antanzen lassen und dann mal sehen, wer der Klassenbeste ist. Aber ich gebe mir weiterhin Mühe, mir diesen Zug zum Oberlehrerhaften in mir zu unterdrücken. Das machen ja andere schon. Wen haben wir da? Hier ist Manuela. Tag Manuela. Ist ja offensichtlich echt ein Frauenthema. Naja, vielleicht, ja. Außer Jungs, die brauchen dann schon Wodka, um sich da zu trauen, anzurufen. Ja, naja, das war ja nur... bedienst du dich denn irgendwelcher alkoholischer Hilfsmittel? Nee. Überhaupt ja nicht? Nee. Du denkst, du bist so cool unglücklich, dass du völlig nüchtern hier anrufen kannst. Na, nee, das war nicht immer so. Und cool unglücklich bin ich auch nicht. Du hast... Aber ich muss jetzt mal was fragen, Kuttner, bevor ich jetzt wirklich sprechen darf. In den Gespräch so, verwickelt wirst von mir, ja. Weil ich will dich wirklich fragen, ob das wirklich jetzt ernst gemeint ist, weil das auch eine ernste Sache ist, die ich dir erzählen möchte. Und auch allen anderen. Ich bin schon etwas älter, ich bin nicht mehr so ein Teenie-Typ und ich habe auch schon mal mit dir gesprochen, aber... Was ist denn schon etwas älter? Naja, ich bin so in deinem Alter. Hoi. Mal so, ja. In den besten Jahren. Ja. Na, ist doch prima. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist oder ob du jetzt wirklich nur, weiß ich nicht, so, naja, das auf die Schippe nehmen willst oder so. Weiß ich immer nicht. Ob das... Wer kann das jetzt entscheiden? Ja, na du. Icke? Ja. Nee, ich kann das, glaube ich, schwer entscheiden. Hm, naja. Also, Anleitung zum Unglücklichsein. Naja. Also man müsste es schon so formulieren, dass andere Leute, sagen wir mal, als Gebrauchsanweisung lesen können und möglicherweise nachmachen. Ach, und oh jetzt vielleicht nicht einfach auf so ganz doofe Arten unglücklich sind, sondern wenn, dann richtig. Ja. Ja? Und vielleicht auch, sagen wir mal, die mentalen Voraussetzungen entwickeln können, sich zu diesem Unglück in angemessener Art und Weise zu verhalten. Ja, ja. Denn mein Ansatzpunkt ist ja eher, sich diesem Glücksterror zu entziehen. Der gibt ja mal den Zwang zum Glücklichsein, ja? Verstanden, ja. Naja, ne? Ich glaube, dann ist das nicht so richtig. Nee, das sollte man nicht nachmachen. Sollte man nicht nachmachen? Das ist wahrlich nicht zum Nachmachen. Nee, das ist nicht. Das ist wirklich ein Unglück, ist das. Ja. Und das ist keine Anleitung. Nee, also dann. Hast du denn. Doch nicht ganz richtig. Unglücke, die man möglicherweise nachmachen könnte? Naja, doch. Also, das ist schon mehr ein Unglück, ja. Das ist dann aber auch, ja. Das ist dann auch ein bisschen zum Schmunzeln zum Schluss, ja. Das wäre vielleicht was. Dann fangen wir damit mal an, dann können wir uns noch immer überlegen, ob wir auch das schwere Unglück zu Wort kommen lassen. Naja, das ist auch so ein Unglück, wo das eine Mädel vorhin, Katharina oder wie sie hieß, wo sie gesagt hat, sie zieht das magisch an, da habe ich auch so manchmal gedacht, also kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Also es war zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob man das als Unglück bezeichnen kann, aber es war schon ein Unglück. Und das war in dem Winter 86, 87, wenn du dich noch erinnern kannst, da wurde es schlagartig 25 Grad minus. Da kann ich mich jetzt, ja, doch, kann schon sein. Sache. Also jedenfalls, wir waren auf dem Weg zum Flughafen und wollten nach Budapest fliegen, um uns dort mit Leuten zu treffen, Nebensache, und mit dem Taxi sind wir gefahren. Und Manuela wird aus dem Taxi steigen, also damals noch im, wisst ihr, am Volga-Taxi, ne? Ja, ach, die fehlen mir auch ein bisschen im Straßenbild, dir auch? Nee? Ach, na, wenn da ab und an mal einer vorbeifahren würde, hätte man noch nichts dagegen, oder? Ja. Ist doch auch traurig, wie die Trabis und Wartburgs immer weniger werden. Stimmt, ja. Finde ich auch ein bisschen schade. Wenn ich ihn gehabt hätte, ich würde mir den auch vor die Tür stellen und einzäunen, aber naja. Ja, nee, vielleicht könnten die, sagen wir mal, aus dem Bundesdeutschen Kulturfonds einfach dafür sorgen, dass, sagen wir mal, 5% aller Autos Wartburgs und Trabis sind. Naja, ich weiß nicht. Naja. Ob das so gut ist. Ach, kick dir an, was hier so an Blechschaukeln rumfährt. Da würden sich doch ein paar gut ausmachen. Wegen Stinkerei und so, denke ich immer, Gut. Nur Nachteile. Naja, jedenfalls war ein Volga-Taxi. Ja, und Manuela stieg aus und plötzlich fiel sie hin. Ja. Ist mit dem Fuß im Gurt hängen geblieben. Und Krach, Knack hat sie gemacht. Und als ich aufstehen wollte, ging es nicht mehr. Musste ich mich dann abstützen und habe dann festgestellt, also habe es nicht gleich festgestellt, konnte nicht mehr auftreten mit dem rechten Fuß. Und bin dann gehumpelt und, Koffer raus und in Flughafen. Dachte, hast du hier verstaucht oder so, wird schon werden, ne? Ja. Und es schmerzte aber fürchterlich. Und weil wir aber, wie gesagt, in Budapest uns mit Leuten treffen wollten, die wir hier nicht treffen konnten, habe ich gedacht, Zähne zusammen, Hauptsache du bist erstmal da und dann sieht man weiter. Ne? Kannst du da zum Arzt gehen, also nicht gehen, aber dich zum Arzt tragen lassen. Dachte ich, ne? So, und also wir mussten zum Zoll hier, zur Kontrolle. Und dann machen die da gleich Fußkontrolle als erstes. Das haben sie ja gemacht, das fehlt mir ja heute, das war ja immer neckisch, ne? Also es war ja herrlich, weil da hattest du ja Blutdruck 200, ne? Ja, und wer Herzschrittmacher hatte, musste an der vorbeigehen. So was habe ich nicht und das hatte ich auch nicht. Ja. So schlimm ist es noch nicht. Nee, aber gerade ein Schrittmacher hätte in der Situation gut getan. Ja, das ist dann schlecht, ja. Na, jedenfalls, also mein Herz schlug und weil wir ja auch einige Sachen immer hatten, die wir nicht haben durften und so weiter, auch mein Fuß schmerzte dermaßen. Und das ging nicht weiter. Und dann stand ich da an dieser Barriere und dann dachte ich, oh, was ist denn jetzt? Da kamen so kleine Sternchen und ich habe meine Hand durchhalten. Und ich bin dann auch durchgekommen und habe aber so schmerzverzerrt wahrscheinlich, so stand ich vor dieser Dame da und da sagte ich, was ist denn mit Ihnen? Ach nicht, ich bin nur ausgerutscht und ist nichts. Und na, da wollen wir mal gucken. Und dann musste ich in so einen kleinen Raum. Mein Stiefel ausgezogen. Ach was, dann hast du dich vom Zoll verarzten lassen. Na, nee, pass mal auf. Nee. Hättest du ja jemand anders suchen sollen. Und dann habe ich das Ding gesehen und dachte ich, oje, na, das sah aus. Oje. Schon schön dick und schön so, na. Das kannst du wegschmeißen, hast du dir gedacht. Ja, ein bisschen bläulich und so. Und die immer, das ist ja gebrochen. Und ich dachte, ach, um Gottes, nein, und so ein Unsinn und so. Und ich dachte, jetzt, wenn die mich nicht fliegen lassen. Dann haben die sich da durch die Taschenkontrolle durchfahren lassen, zum Röntgen quasi. Nee. Ich hab, dann hat sie jemanden geholt, noch eine Schwester und noch einen anderen vom Zoll. Und da hat der gesagt, na, sagen Sie mal, damit würde ich ja noch arbeiten gehen. Siehste? Und ich hätte ihn küssen können, den Mann, ja. Ich dachte, Gott sei Dank, ich habe meinen Stiefel wieder angezogen. Was denkst du? Ich dachte, nur durch, nur weg. Und dann, jetzt kommen wir auf den Alkohol zurück, ja, das gebe ich zu. Als ich dann im Transit saß, da habe ich dann gesagt, ich so, jetzt brauche ich mal einen Cognac. Und dann habe ich so ein Euer, das finde ich ja eklig, das schmeckt ja furchtbar, aber ich habe den hinterher geschüttelt. Als Schmerzmittel, aber ja. Dann haben sie mich zum Flugzeug halb getragen. Ja. Und angekommen in Budapest, wunderbar. Und dann haben wir abends uns das Bein angekriegt, also ich konnte nicht mehr laufen und nichts, das ging gar nicht mehr. Das war dann so dick und so blau und da hat dann mein, also der Mann von meiner Nichte, der hat dann gesagt, also Mädel, das ist gebrochen, ganz eindeutig. Und somit bin ich also, habe ich das Unglück angezogen und bin ich dann dort, sind wir dann in die Klinik gefahren und da haben sie mir dann ihr Gips und dann durfte ich nach 2 Tagen, also am nächsten Tag musste ich wieder nach Hause. Ja. Ach, wieso musstest du denn dann wieder nach Hause? Die können doch. Haben gesagt, das muss, also da muss ich hier ins Krankenhaus in Berlin und so weiter und auf meine Verantwortung und weiß ich, dann haben sie da was draufgeschrieben, ich konnte es ja nicht lesen, es war ja ungarisch und weiß ich was, also ich musste mich verpflichten, nach Hause zu fliegen. Hm. Ach, und dann bist du auch nach Hause geflogen. Im Grunde genommen hätte ich gut da bleiben können, aber ja. Ich hatte so eine Angst und weiß ich was, also naja, ich weiß, bin ich denn nach Hause geflogen. Also das war so Flugzeugunglück, ja. Das ist ja aber eher, das ist ja, sagen wir mal, eher Pech. Das fällt so runter, zack, passiert und dann zwei Wochen später ist er weg. Unglück ist ja... Was denkst du? Ein halbes Jahr war ich zu Hause. Ja, nichts ist mit zwei Wochen. Naja, aber das war doch dann aber ein schönes halbes Jahr, oder? Man konnte viel Fernsehen kicken und ein bisschen die Bücher lesen, die man immer nicht geschafft hat. Ja? Und der Alte musste Kohlen holen. Ja, nee. Nee, warum nicht? Gasheizung gehabt. Ja, das ist ja das Unglück. Ja. Ja? Das ist Unglück. Das ist Unglück. Nee, das war Flugzeugunglück. Das war ein Pech. Das war ein kleines Pech. Nee, geht ja wirklich eher so um richtig so Unglücke. Und die vielleicht auch, sagen wir mal, nicht so Ereignisse sind. So, da ist mir das und das passiert und dann war es irgendwann vorbei. Sondern schon, wo man sich als Mensch zu seiner Umwelt irgendwie verhält. Und dieses Verhalten ist immer unglücklich. Ja. Hast du denn so Züge in deinem Charakter? Ja, habe ich, ja. Ja, die alles, was du anpacken willst, unglücklich werden lassen? Nee, so kann man das nicht sagen, aber ich habe Unglück gebracht, also mir und noch jemand anderem. Also, das ist wirklich ein Unglück. Aber jetzt nicht im Sinne von Pech, sondern tatsächlich ein Unglück. Pech. Nein, das ist ein richtiges Unglück. Ja, und jetzt sind aber auch Unglücke, die dir dann durchaus alle zwei Jahre kommt, so, immer wieder. Weit an dir liegt oder weit an den anderen liegt. Das dauert schon 10 Jahre an. Oh. Und das würde auch immer andauern. Dann ist es ja doch eher so eine Art Beziehungsunglück. Naja, ist ja ein klassisches Feld für Unglücke, wa? Ja, das betrifft aber jetzt keinen Mann. Sondern? Das ist mein Kind. Ei. Ja. Und wie sieht... Wie? Mein Kind und mich betrifft. Dein Kind und dich. Ja. Und ist es jetzt tatsächlich ein Unglück oder ist es eher einfach so, dass du Scheiße gemacht hast? Naja, das hat natürlich damit angefangen und dann ist das ein Unglück geworden, ja. Hast Scheiße gemacht und dann ist es ein Unglück geworden? Naja, so kann man das auch nennen, ja. Und was hast du da gemacht? Naja, ich habe mein Kind bei ihrem Vater gelassen. Du hast dich von dem getrennt oder ihr habt euch scheiden lassen? Ja. Und dann hast du das irgendwie Erziehungsrecht an ihn gegeben? Ja. Und jetzt ist das Kind unglücklich? Ja. Der Vater ist genervt und du bist auch unglücklich. Mhm. Vielleicht kann man das nochmal ändern? Ja, kann man ja nicht. Ich habe ja wieder geheiratet. Und das wollte ich auch ändern. Ich habe das immer versucht, aber das war nicht möglich. Da wurde mir immer gesagt, also wenn ich das Sorgerecht wieder haben möchte, dann muss das Kind so sehr schulisch mit den Leistungen abfallen, dass es nachweislich ist, dass es beim Vater nicht gut aufgehoben ist. Nur, nur unter dieser Bedingung. Ach, und der Vater will das Kind aber behalten? Ja, er wollte es behalten, ja. Und jetzt aber auch immer noch? Ja, ja. Naja, inzwischen ist er ja nun schon fast erwachsen, aber... Ja. Hm. Wie alt ist er denn jetzt? 16. Können die das da nicht schon selber bestimmen, wo sie hinwollen? Naja, also ich habe es, muss ich jetzt ehrlich sagen, nach der Wende nicht mehr probiert. Also sie hat sich dann sozusagen auch damit abgefunden. Und, naja, nicht abgefunden, aber sie hat gesagt, naja, Mama, wir lassen das jetzt so. Naja, weil das Umfeld und die Freunde und die Schule und so weiter, ja, sind alle so Aspekte. Wohnen die denn ganz woanders? Naja, nicht, naja, im anderen Stadtbezirk, nicht jetzt. Das ist aber noch auf die Reihe zu kriegen, oder? Ja, das wäre vielleicht oft, naja, ich weiß es nicht. Also gerade mit 16, wenn sie schon Straßenbahn fahren können? Ja, naja. Doch, wir haben das nach der Wende probiert, das stimmt ja nicht, was ich erzähle. Natürlich, das letzte Mal habe ich das probiert, 90. Also nach der, wo wir schon, weiß ich hier, naja, wo wir denn beigetreten sind, ne? Ja. Immer im vorigen Leben und immer im jetzigen, sage ich immer. Ja, ja, doch, oder 91 so, ja. Und war denn im neuen Leben schwieriger, oder wie sah das aus? Nee, da haben sie mir genau dasselbe gesagt, da war auch nichts anderes. Also wir sind ja immer nur bis zum, den nennt man Referat Jugendhilfe, nannte man es früher. Und dann war eben das Jugendamt. Ja. Weiter sind wir ja nicht gekommen. Dann hat sie gesagt, wir könnten noch einen Prozess aufrollen, also versuchen, dass das wieder neu aufgerollt wird. Aber im Endeffekt wird das für mich sehr teuer und sie rät mir davon ab. Also und bist du denn sicher, dass deine Tochter unglücklich ist bei ihrem Vater? Ja, bin ich mir ganz sicher. Und der Vater, ist der glücklich? Nee. Das ist ein Trinker. Oh, dann ist er irgendwie ganz schwer. Alle drei unglücklich. Ja. Und nichts dran zu ändern. Das sind 10 Jahre. Nee. Heieiei. Und das ist jetzt aber dein zentrales Unglück. Ja, ja. Naja, kann man so sagen. Ja, aber jetzt die Erwachsene, die wird, sagen wir mal, umso weniger unglücklich wird der dann, oder? Ja, naja. Na, sie gibt sich immer recht cool und recht. Also, das ist ein tapferes Mädchen, muss ich sagen. Und kommt sie denn immer vorbei, tappert bei dir? Ja. Und das ist ja auch so, also ich bin nicht im Bösen mit dem Mann auseinandergegangen, ja. Wir sehen uns auch und das ist ganz eigenartig alles, aber trotzdem, wenn die mich dann anruft und ich frage, was macht ein Papa und die sagt dann, der trinkt schon wieder und der steht mittags um 12 Uhr und so eine Sachen, ja, also dann, ach, ich weiß auch nicht, dann heul ich immer und dann denke ich immer, ach, du bist eine schlechte Mutter und du bist das Letzte, verstehst du, da macht man sich immer so, ach, ich weiß auch nicht, so eine Selbstvorwürfe so, naja. Ja, aber warum machst du nicht in deiner Wohnung da irgendwie so ein Zimmerchen extra und stellst den? Ja, weil wir nur eine Zweiraumwohnung haben, die ganz kleine Neubauwohnung, das habe ich ja auch schon alles überlegt. Und nach der Wende war das dann auch schwer mit dem Tauschen und so weiter und ach, das ist alles so schwierig, ich weiß auch nicht. Naja, aber vielleicht irgendwie, sagen wir mal, eine Dreiraumwohnung wird sich ja doch möglicherweise doch noch finden lassen jetzt, oder? Ja, aber so richtig, ich sag ja, muss ich mich jetzt wiederholen, wollte sie das ja auch nicht, weil sie wollte eben auch nicht ihre Freunde verlieren und die Schule wechseln und so weiter und so fort. Also ich weiß auch nicht, wie man das erklären soll. Ja, na muss ja auch so nicht, aber sag mal, wenn du jetzt da in deiner Wohnung ein Zimmer für sie hättest, dann könntest du ja mal selber entscheiden. Mhm. Und dann schläft sie irgendwie 3 Tage da bei dir und dann ist sie wieder bei mir. Naja, das macht sie ja auch, sie ist ja auch oft am Wochenende hier und naja, aber... Mhm. Ja, naja, aber das ist trotzdem, also trotz allem, selbst die Tipps, die du jetzt, weiß ich nicht, im Nachhinein, naja, klar. Ach, ich bin ja da nicht so ein Tipper. Nee. Oder weiß ich so, ja, Ideen. Ich versuche das ja bloß eher nachzuvollziehen. Mhm. Ja, und kann dazu sagen, also an entscheidender Stelle mal immer groß Scheiße gebaut und dann aber 10 Jahre unglücklich. Ja, naja, und oh, ja. Das wird man auch nicht los, weißt du, das ist so, ich weiß nicht, wenn man denn auf der Arbeit oder so, wenn die denn von ihren Kindern erzählen und so, dann waren die fassungslos und dann, was, und ach, und also du bist das Letzte, verstehst du, du bist das Allerletzte, das kann keiner verstehen und das ist ja im Grunde genommen auch richtig, sowas macht man ja auch nicht. Ist das jetzt so ein Punkt, dass du dir jetzt, sagen wir mal, dieses Unglück einreden lässt, oder ist es, Nee. Ach nee, ich bin auch so, also ich gebe da jetzt nicht immer, was darauf hat, die Leute sagen, ja, also das ist mir im Grunde genommen manchmal Schnuppe, aber in der Beziehung ist es immer hart, das trifft immer so, weißt du, so. Ja. Naja, dann denkst du immer, ja, eigentlich haben sie ja recht und ja, und meine Schwester, meine eigene Schwester und naja, also sie hat mir das ja nie verziehen und naja. Und warum hast du dich damals nicht ums Sorgerecht gekümmert? Ja, das ist nun ein Punkt, ja. Das war so, dass, also wie gesagt, der Vater von meiner Tochter, das war schon immer so ein kleiner Trinker, wa? Also nicht jetzt, ich kann jetzt nicht, um Gottes Willen, nicht, dass ich jetzt sage, so ein notorischer selber oder so. Ja. Aber der, naja, der trinkt ihm gerne ihn. Ja, und jetzt nach der Wende ist der Schnapsebeleger geworden. Naja, und da habe ich damals gedacht, wenn der vielleicht das Kind behält, so sind wir da eigentlich von ausgegangen, dann hat er eine Verantwortung und dann lässt es vielleicht nach, ja? Hau, das war aber um 5 Ecken gedacht, oder? Ja. Ja, naja, ich meine, er hat das auch zum Teil versprochen. Er hat gesagt, nimm mir die nicht weg und wenn ich die nur nicht mehr habe, dann, ach, weiß ich, wo ich dann ende und so. Ja, und hin und her und wir sind ja nicht aus der Welt und du kannst sie ja immer sehen und du kannst ja auch herkommen und naja, so fing das an, ja. Naja. Und jetzt ist Unglück angesagt. Ja, würde ich sagen. Hi. Ja, naja. Ist eine komische Geschichte, ich habe auch immer überlegt, aber dann dachte ich, naja, vielleicht, also das ist jetzt eben nicht zum Nachahmen empfohlen, ja, ich weiß ja nicht, wie alt die Leute sind, die nun immer zuhören, ich meine sicherlich überwiegend werden es... Naja, ich denke, der eine oder andere, auf dem werden so eine Probleme aber auch noch zukommen. Aber je später das wird, denke ich, vielleicht sind die Leute doch schon ein bisschen älter und irgendwann hat jeder mal Kinder. Na, die haben es ja dann alle hinter sich, ist ja wichtig, gerade für die Jungen, insofern rufst du gerade noch so halbwegs rechtzeitig an. Naja. Ja, später erzählst du ja Leuten, die selber alles wissen. Ja, naja. Ja, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja. Hey, und grüß die Tochter. Ja, mach ich. Vielleicht hört die auch gerade Radio. Naja, eigentlich hat sie ja morgen Schule, glaube ich nicht. Aber schön wert, ja. Schön wert, wenn wa? Wenn ich gehört hätte, ja, dass ich darüber unglücklich bin. Ich hab's ihr zwar auch schon manchmal gesagt, aber naja. Ja, dann sage dir ruhig nochmal. Ja. Gut. Aber was macht ihr manchmal so Sachen zusammen? Ja, wir waren auch schon zusammen wieder allein in Urlaub. Wo? Oh, das war schön, in am Balaton. Ja, und wann? Das war im Moment 93. Naja, dann macht das doch weiter. Ja. Ey, je größer die wird, umso besser, umso prima ist das doch, wa? Ja, das ist so. So große Kinder sind doch auch klasse, dann sind sie mal schon fast erwachsen. Das ist jetzt schon, wie gesagt, die ist so cool und locker und so. Ja? Aber ich weiß nicht, ob sie im Inneren, weiß ich nicht, da hat sie wahrscheinlich auch irgendwie so einen Sprung und so eine, naja. Ja. Ja, da hilft dann nur drüber reden, glaube ich. Naja, kann man, sicher. Ja, das war schön, das war wirklich schön, muss ich sagen. Das war bis jetzt das Beste, was wir erlebt haben, naja. Okay, danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja, gut, Kuttner. Alles gut. Gute, wa? Tschüss, tschüss, dir auch. So, hallo. Hallo. Guten Tag. Bin ich schon drauf, oder was? Du bist schon drauf, oder was? Ah, ich bin der Barış. Der Barış? Ja, das ist ein türkischer Name, falls du dich jetzt über den Namen... Na, weiter, weiter. Wie, über den Namen? Wunderst. Wunderst? Ja. Ja, ich wollte gerade nachfragen. Ja, hast du da noch eine besondere Frage an mich oder soll ich einfach die allgemeine Frage... Das Thema ist ja, das hast du hoffentlich mitbekommen, ja. Anleitungen zum Unglücklichsein. Ich hab schon mitgekriegt, ja. Ja? Und du bist jetzt auch jemand, der, sagen wir mal, sachkundig und kompetent über Unglücklichsein reden könnte. Ja, ich glaube schon. Also ich weiß nicht, es ist eigentlich nicht so schwer. Ich möchte auch mal vorher sagen, also es ist wirklich schwer, glücklich zu sein und ich glaube, dass sowieso generell... Aber mach doch mal den Fernseher an, da siehst du mal nur Glückliche. Oder welche, die sich so prügeln und ballern. Ja, weil das der innerste, irgendwie einer der innersten Bedürfnisse der Menschen ist, glücklich zu sein oder wenigstens einen gewissen Wohlstand zu erreichen irgendwie. Ja, aber das hat ja nichts mit Unglück. Das ist ja, glaube ich, eher die dumme Art, unglücklich zu werden. Meinst du? Ja. Aber viel, was meinst du denn das jetzt? Na, viel Geld, sagen wir mal eine doofe Frau oder einen doofen Mann. Und ein Haus, wo man immer Unkraut zupfen muss, zum Beispiel. Ja? Und dann immer noch ein Lächeln im Gesicht. Und dann sieht man die und weiß, die sind unglücklich und doof und sind nicht mal gut unglücklich. Ja, und da würde ich bringt mal, nicht mal was. Da würde ich gerne mal ansetzen, weil das ist nämlich eine wichtige Sache. Ich zum Beispiel würde jedem anderen, also jetzt an die Zuhörer, an die restlichen, denkt mal ein bisschen über Dummheit nach. Fragt euch mal selber, ob ihr wirklich selber so klug seid, wie ihr immer so tut. Ob ihr nicht doof seid. Ja, das ist eine gute Frage. Bloß, die hat ja, da kommst ja, hast ja gleich so ein erkenntnistheoretisches Problem. Wer doof ist, wird's nicht merken. Und wer sich für doof hält, ist schon relativ klug. Ja? Verstehst du insofern, wenn er das jetzt, wer hat nur eine rhetorische Bemerkung. Genau das hilft den Menschen am Radio jetzt aber nicht weiter. Ja, ich kann ihnen ja ein paar Ansätze geben. Denk mal, man muss sich einfach mal ein bisschen darüber im Klaren sein, was für eine Gesellschaft man lebt und irgendwie warum man so lebt, wie man lebt. Jetzt, ja, also, aber jetzt wirst du aber, sehr, sehr allgemein. Ja, stimmt. Barış, wir sollten lieber über dich persönlich reden, ja? Gut, okay. Und sagen wir mal unmittelbar Erlebnisse oder Erfahrungen, die du gemacht hast. Ja. Wie alt bist denn du? Ich bin 22. Ja, wenn du jetzt mal die Zeitsumme zusammenrechnen wirst, in der du schon unglücklich wärst, auf wie viel Zeit würdest du da ungefähr kommen? Hm. Wenn du mal alles Unglück addierst. Ungefähr 5-6 Jahre, seitdem ich denken kann. 5-6 Jahre? Ja, seitdem du denken kannst, sagen wir mal, ab 4-5 Jahre kannst du denken, bis jetzt 22 minus 4 sind 18 Jahre und von diesen 18 Jahren warst du ungefähr 5 Jahre unglücklich. Ja, ja. Und 13 Jahre aber glücklich oder eher neutral? Ja, eher neutral, weil ich eigentlich nie so richtig die Peilung hatte. Ich war auch ein Problemkind, also nicht Problemkind in dem Sinne, wie man so versteht. Also ich habe Problemkind ist ja eher ein Elternbegriff. Ja, stimmt. Und jetzt verhältst du dich wie dein Vater, aber zu dir selbst. Zu mir selbst? Ja, wie dein Vater zu dir selbst und bezeichnest dich als Problemkind. Ja, kann man so sagen, ja, kann man so ausdrücken. Ja. Ei, ist ja doch ein distanziertes Verhältnis, was du zu dir hast. Ja, also ich stelle mich schon sehr, sehr, also ich kritisiere mich selber sehr, sehr stark. Und das, vielleicht ist es auch das, also was einen auch teilweise unglücklich macht. Leute, die sich selbst nie kritisieren und irgendwie, weiß ich nicht, total kopfblind sind und blind generell durch die Gegend laufen, die kann man als glücklich bezeichnen. Ja, darum sagt ja irgendwie, lieber gut unglücklich als doof glücklich, oder? Ja, das ist genau meine Rede und das ist ja auch, so auch so eine uralte Sache irgendwie. Schon die Romantiker, also mit Eichendorff an der Spitze sozusagen, haben sich glücklich, unglücklich gefühlt. Ja, und du bist jetzt auch, du kannst auch in romantischer Art und Weise glücklich, unglücklich sein. Ja. Ja? Ohne dass man das nach außen sieht irgendwie. In welchen Bereichen bist du, sagen wir mal, besonders schön unglücklich? Jetzt sagen wir in Beziehung zur Kunst zum Beispiel oder in Beziehung zu Frauen oder jetzt in Beziehung zu dem, was du als Bild von dir selber hast? Ich bin erstmal unglücklich über mich selber. Also ich halt nicht... Ja, schön. Ja, ich halt nicht irgendwie für, sagen wir mal, faul. Also auch was auch das einschließt, dass man auch teilweise irgendwie auch uninteressiert an vielen Sachen ist, an denen man schon Interesse zeigen sollte. Und das habe ich allerdings auch an anderen zu kritisieren, noch viel stärker irgendwie auch. Also, ei, das ist ja aber mal leicht. Also sich ein bisschen und die anderen also richtig volle Pulle kritisieren. Ich meine jetzt wirklich einige andere, also ganz bestimmte Personen. Ich meine jetzt nicht alle anderen, ich kenne ja nicht alle anderen. Ich kann das ja gar nicht sagen. Ne? Aber generell würde ich schon sagen, also dass ich über mich selbst sozusagen, also über meine Faulheit sozusagen auch nicht zufrieden bin. Dass ich zum Beispiel auch, naja, echt mich schwer dazu umkriege, ein Buch zu lesen oder so, was für den Menschen sehr, sehr wichtig ist. Und das ist doch jetzt aber eher so, sagen wir mal, Unzufriedenheit. Ist ja noch nicht richtig Unglück. Ja, okay, das kann man auch als Unzufriedenheit. Aber also, Unglück kommt bei mir noch dazu, dass ich finanziell nicht so gut bestattet bin, dass ich eine Band habe, die ich jetzt auch grüße, die hieß mal Braid. Wir haben leider uns von unserem Sänger getrennt, was mich jetzt auch unglücklich macht. Zum Beispiel, wir suchen gerade einen Sänger. Ja. Ja. Und das macht mich unglücklich, weil ich auch ein Musiker bin. Also das ist meine ganze Leidenschaft, da steckt meine ganze Leidenschaft da drin. Aber sag doch mal, unglücklich sein ist doch eine prima Voraussetzung, um großartige Kunst zu machen. Ja. Ja. Sagen, ja. Also ich denke auch, unsere Musik ist ziemlich gut. Ja, ist auch, jetzt, also ohne auch jetzt. So schön traurig auch? Ja, ziemlich depressiv und melancholisch. Ah, wunderbar, wunderbar. Dein Unglück ist aber eher so zersplittert, also überall ein bisschen unglücklich. Ein bisschen mit dir, ein bisschen mit der Band, ein bisschen mit der Musik. Ja, ein bisschen Problemkind. Mit der Freundin und so. Mit der Freundin auch ein bisschen unglücklich. Ja, ein bisschen. Also meine Freundin wohnt in Köln. In Köln? Ja. Also es ist meine beste Freundin, die ich mir überhaupt wünschen kann. Ja. Und ist jetzt also eher so eine Art Entfernungsunglück. Ja. Eigentlich ist es toll und ihr seid schwer verliebt, nur dass eben irgendwie, wissen Sie, 800 Kilometer oder 600 Kilometer dazwischen liegen. Das kostet halt auch eine ganze Menge. Ja. Da ich auch schon gesagt habe, das ist finanziell nicht. Oh ja, das ist blöd, wenn Unglück dann noch ins Portemonnaie greift. Ja. Hm. Ja, und so Aussichten auf Beruf und so, ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich, weiß ich nicht, gerade dazu prädestiniert, nichts zu tun. Ja. Vielleicht Musik, aber. Ja, wenn du jetzt. Aber das ist halt schwierig, wenn man keinen Sänger hat, der das wiederbringen kann, was man sich so musikalisch denkt. Selber singen. Ja. Ich sag nur Jimi Hendrix, der hat auch nur angefangen zu singen, weil er keinen anderen wusste. Und war aber auch immer unglücklich, weil er dachte, er kann nicht singen. Konnte er ja auch nicht, aber das ist ganz großartig. Was? Ja, das muss man einfach machen, glaube ich. Ja. Ja, überhaupt ein bisschen Hendrix hören. Und ich wäre fast geneigt, jetzt Hendrix einzulegen. Ja, mach mal. Bleib mal einen Moment dran, rein. Ja? Ey, mach mal Hendrix rein, das ist echt geil. Ja, mach ich. Halt, du musst jetzt mal reden. Ach, cool. Das funktioniert immer nicht, wenn man sagt, du musst jetzt mal reden. Ach, was spielen wir denn? Na, ist doch ganz klar, was wir jetzt spielen. Richtig eine Manic Depression. Manic Depression spielen wir nicht. Naja, weil ich hab mich ja heute verpflichtet, hier lauter Jazznummern so zu spielen. Das heißt, bei Hendrix kann man das dann ausweiten in Richtung Blues. Da gibt's ja auch jetzt eine wunderbare, die heißt Jimi Hendrix Blues, wo die ganzen Bluesnummern versammelt sind. Aha. Und Blues ist ja sowieso, ist ja von vornherein gleich ein bisschen. Das ist so die letzte Platte, die seine Firma rausgebracht hat, oder was? Ja, die ist jetzt nochmal so eine neue Compilation von 94 bei, wie immer, irgendwie Polygram oder irgendwas erschienen. Polydor erschienen, ja, die sind immer bei Polydor. Spielen wir jetzt einfach ein bisschen Hendrix, wa? Ja. Ja? Noch eine Frage. Wenn du jetzt eher so unkonzentriert unglücklich bist, könntest du dir eine Art und Weise vorstellen, unglücklich zu sein, in der du dich halbwegs wohlfühlen würdest? Als Musiker, ja. Ja, na, überhaupt gibt's. Der sein Unglück oder beziehungsweise seine Depressionen an andere weiterleitet. Wunderbar. Ich glaube, das klingt jetzt ziemlich sadistisch, aber. Nee, ist sauber gesagt und ist eine gute Überleitung zu Jimi Hendrix. Genau. Ja, der jetzt hier sein blutendes Herz besingt. Tschüss, Barisch. Tag, Jimmy. Alone. Unglück, Jimi Hendrix, aber ganz hochqualifiziert. Wenn man die Musik hört, lässt sie einen gleichermaßen glücklich wie unglücklich zurück. Was will man mehr? Und ich arbeite damit, glaube ich, zielbewusst an meiner Karriere. Spiele immer wieder Jimi Hendrix, führe Jimi Hendrix immer wieder im Mund. Und wenn er dann irgendwann mal große Mode wird, Kinder, dann werde ich in jeder Fernseh-Talkshow sitzen und als Jimi Hendrix-Experte versuchen zu brillieren. Was mir aber nicht gelingen wird, weil ich weiß Gott kein Experte bin, sondern nur blinder Fan, dem mit immer scheißegal ist, von wann die Musik ist, in welcher Besetzung sie stattgefunden hat und dem es immer nur darum geht, ob es großartige Musik ist oder nicht. Und das ist großartige Musik. Das Thema ist immer noch Anleitungen zum Unglücklichsein. Mehrere Angebote ihr habt. Ihr könnt euch ja hier zuhören und entscheiden, welches euch am besten gefällt und für welche Art von Unglücklichsein ihr euch entscheiden wollt. Ich sage vorsichtshalber, ich sage nicht selber, ich lasse einfach nochmal hier die Nummern durchsagen. Die Leitungen sind zwar im Moment voll, aber man kann ja mal Glück haben, weil die fliegen immer, jeder, der in der Leitung ist, zack, fliegt nach 5 Minuten oder irgendwas raus und dann hat man die Chance, selber rinzukommen, um dann selber nach 5 Minuten wieder rauszufliegen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, schreibt mit, Kinder, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Soll ich mal ganz cool und digital da vorführen, um welche Sendung es sich handelt? Ja, könnte ich eigentlich machen. Genau die Sendung ist es. Wird gleich dann noch gesagt. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? So heißt die Sendung. Ostkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kuttner, so heiße ich. Dieses Captain Kirk, das steht da immer drinne. Ich weiß inzwischen überhaupt gar nicht mehr, was das bedeutet. Ich bin ja nicht Enterprise. Ich bin ja bloß Kuttner. Tag, wer bist denn du? Ach, hi, ich bin Daniel. Du bist Daniel? Mhm. Naja, das ist dein Angebot. Ja. Ja. Wie geht's denn dir? Na, gerade nicht so besonders gut. Prima. Du bist auch eher ein jüngerer Mensch? Ich bin 22. Siehst du, ich bin Fernheiler, ich merke das sofort. Wie weit bist du? Ich bin ein Fernheiler. Ach so. Ich merke das sofort. Naja, dann heil mich noch. Du hast mir schon gelungen, geschwollene Füße einfach dadurch, dass ich die Hände aufs Mikrofon gelegt habe, zum Abschwellen zu bringen. Was, deine Füße? Nee, nicht meine. Hörerfüße. Echt? Ja, echt. Da brauchst du aber also entweder kleine Füße oder große Telefon. Hast du geschwollene Füße jetzt? Nee, eigentlich. Schade, ich würde das Experiment gerne nochmal durchführen. Das wäre toll, dann könnten wir morgen wahrscheinlich in der Bild-Zeitung auf Seite 1 lesen. Ja, nicht schlecht. Ja? Radiophoner Wunderheiler. Bringt Füße zum Abschwellen. Welche Schuhgröße hast du? 45. 45? Leidest du da nicht ein bisschen drunter? Ja. Soll ich mal die Hände aufs Mikrofon legen? Will, vielleicht kriegen wir so runtergetuned auf 43. Ich habe neulich mal Schuhe bestellt über Versand und habe dreimal eine 48 geschickt gekriegt. Ach. Also insofern. Und jetzt lupfst du rum wie Pittiplatsch, oder? Super, fein hat ein Young, war so große Schuhe. Ja, ja, doch. Aber irgendwie wird's cooler. Ich glaube, John Wayne hat seinen Young auch dadurch gekriegt, dass er die Stiefel immer zu groß hatte. Wahrscheinlich. Daniel. Ja. Du bist unglücklich. Ja. Und denkst, bist du auch Experte im Unglücklichsein? Ja, weiß nicht. Und kann schon sein, ja. Ja? Aber sag mal, würdest du dir zutrauen, dass du in so einem Gespräch sowohl in der Lage bist, dein Unglück ganz konkret zu schildern? Als auch zu sagen... Als es auch zu verallgemeinern. Also gewissermaßen so einen philosophischen Extrakt aus den konkreten Daniel-Unglücken zu ziehen. Ja, konkret. Mit meiner Hilfe. Ich würde dir den Bereich überlassen, es konkret zu schildern und würde möglicherweise philosophische Verallgemeinerung selber übernehmen. Klingt jetzt wieder ein bisschen arrogant und ein bisschen auf die Kacke gehauen, aber dazu, darum sitze ich ja, glaube ich, hier. Im Radio setzen, ins Radio setzen ja sowieso immer nur Leute, die ordentlich auf die Kacke hauen können. Ja, ich weiß nicht. Also, ich frage mich, ob das in Berlin nicht einfach ziemlich einfach ist, unglücklich zu sein. Ach, na, über die einfachen Varianten wollen wir jetzt nicht reden. Und nicht, jetzt komm nicht mit Fahrpreiserhöhung bei der BVJ. Nee, das meine ich ja nicht. Aber dass die Leute hier aneinander vorbeirennen und keiner aufeinander hört und das total schwer ist, jemanden zu finden, der, weiß nicht, also der auch offen ist für einen. Und dein Glück wäre jetzt eher sagen wir mal, so ein sonnenbeschienenes Dorf mit einer Linde in der Mitte, Polizist, Pfarrer, Bürgermeister und Gemeindeschwester und alle fragen sie, ach Daniel, was ist denn los mit dir? Du siehst halt so traurig aus. Ich hab 2 Jahre in Leipzig gewohnt und hab da erlebt, dass es da wirklich ziemlich anders war als hier. Ah ja. Ah. Das heißt, du also bist nicht echt... Dorf mit Linde, aber schon ein bisschen kleiner. Und ja, wissen nicht, also die Leute waren ja teilweise nicht so sehr auf sich selber bedacht und dafür interessierter an den anderen. Und es war auch so, dass in Gesprächen auch viel mehr Gefühle rüberkamen und nicht nur die Leute voneinander erzählten. Mhm. Das heißt, du bist also erstmal einfach so unzufrieden mit deinem Unglück. Mhm. Also, du willst jetzt damit sagen, dass es nicht ganz richtig ist. Nee, ich frage nur, ich versuche jetzt erstmal dein Unglück irgendwie so einzusortieren. Mhm. Also du merkst, ich bin jetzt schon im Grunde am philosophisch extrahieren. Ja. Ja? Weil ich denke, es gibt ja auch so, sagen wir mal, Unglücke, in denen man sich bestätigt sehen kann. Und indem man erfährt, dass man ein sensibler Mensch ist. Und insofern, damit, ja, ich werde hier keine Beispiele vorheben, sonst die Gefahr ist ja, wenn man dann eben als so Typ im Radio sitzt und immer kräftig auf die Kacke haut, dass die Leute einem dann so zum Munde reden. Ja, dass man kaum Widerspruch noch erntet. Mhm. Und das ist ja tödlich für jedes Gespräch. Darum werde ich dir jetzt kein Beispiel geben, weil du sonst gleich sagen würdest, ja, und dann wäre das Gespräch zu Ende, das wäre doch auch schade. Ja. Ja, siehst du schon, fängst an, ja, zu sagen. Die Gespräch ist kurz. Nein? Gut. Ja, das ist nicht so leicht, ne? Man muss sich, als Hörer nimmt man ja auch eine bestimmte Rolle ein. Und die ist ja nicht so leicht zu überschauen und auszufüllen. Ja. Gib dir Mühe, Daniel. Okay. Ja, die Ohren tausender junger Menschen ruhen jetzt auf dir. Wo waren wir stehen? Ist das nicht ein tolles Gefühl? Wird einem da nicht warm, oder? Wo war man stehen geblieben? Dass du eher nur so unzufrieden bist. Wo, also dein Unglück resultiert, dein Unglück ist eigentlich eher so ein möglicherweise Unglück, ja, so ein potenzielles Unglück. Du stellst dir wahrscheinlich vor, du wirst... Ich bin schon ziemlich unglücklich darüber, über meine Situation jetzt. Ja, aber es ist jetzt aber eher so abgehoben. Also ich habe den Eindruck, dass du dir vorstellen könntest, unglücklich zu sein und dann überhaupt ja nicht gefragt würdest, warum du unglücklich bist. Und dieser Gedanke macht dich extrem unglücklich. Es geht gar nicht darum, nach meinem Unglück gefragt zu werden. Mhm. Sondern überhaupt anders zu kommunizieren, auch mit anderen Leuten. Worüber? Ja, nicht worüber, sondern die Art. Also das ist einfach so, die Art, dass die Leute hier völlig aneinander vorbeirennen. Dass in Gesprächen auch kaum Gefühle rüberkommen, sondern nur Informationen im Prinzip. Und jetzt zum Beispiel wir, Peter? Weiß nicht. Ja, jetzt stell mich hier nicht als eine fühllose Scheusal da. Ich hab gesagt, weiß ich nicht. Weißt du weil nicht? Die Frage jetzt ein bisschen plötzlich kam. Ach, nicht wissen's. Ja. Ja. Gerade die plötzlichen Fragen werden am ehesten ehrlich beantwortet. Wenn erstmal dein Kopf dazwischen gerät, dann ist ganz schwierig. Mhm. Mhm. Ja. Ja, du hast dich immer ziemlich gut drauf, aus den Leuten was rauszuholen. Das stimmt schon. Ja, immer durch schnelle Fragen. Ja, durch schnelle, überraschende Fragen. Ja. Ja, warum bist du jetzt unglücklich im Moment gerade? Ja, weil ich mich ein bisschen einsam fühle. Ach. Also das ist... Ja, das ist wahrscheinlich die ganz offene kurze... Und diese Einsamkeit, meinst du jetzt so allgemeine Einsamkeit oder meinst du jetzt eher Sehnsucht nach einer Freundin zum Beispiel? Nee, nicht Sehnsucht nach einer Freundin, sondern mehr allgemeine Einsamkeit. Ja, wo wohnst du? Prenzlauer Berg. Ja, in was für einer Wohnung? Einraumwohnung. Und wie lange wohnst du da? Wie lange? Wie lange in der Wohnung schon wohnst? Ja, na, das ist so, ich hab da 92 ein halbes Jahr lang drin gewohnt, dann halt, wie gesagt, in Leipzig gewohnt. Hm? Jahre und jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr. Jetzt ein Dreivierteljahr. Und hast du dir gemütlich gemacht? Naja, was heißt gemütlich? Ja, so dass ich da drin wohnen kann schon, ja. Ja, klar. Und hast aber auch so alle wichtigen Sachen bei dir, die du brauchst? Ja. Was sind denn so deine allerwichtigsten Sachen, die du brauchst? Also um dich irgendwo zu Hause zu fühlen. Nehmen wir mal an, du würdest jetzt irgendwo längere Zeit hinfahren müssen, in irgendwie eine ganz fremde Wohnung, die meinetwegen schon eingerichtet ist oder auch nicht. Und welche Sachen bräuchtest du, um die neue Wohnung zu deinem Zuhause zu machen? Von meinem Schreibtisch? Hm? Ja, weiß nicht. Und dann noch irgendwo eine Ecke, wo man gemütlich sitzen kann. Ja. Hast du deine Bücher da? Mhm. Dein Schreibtisch? Mhm. Und eine gemütliche Ecke hast du auch. Ja, dann ist doch, was die Wohnung betrifft, erstmal okay. Ja. Ja. Es geht mir ja auch nicht so sehr um die Wohnung, sondern mehr um die Leute. Was ich ja am Anfang schon versucht habe anzudeuten. Was machst du jetzt so beruflich oder studierst du? Ich studiere. Ja. Da kommt man doch aber relativ mit Leuten so zusammen. Ja, klar. Aber es gibt nie wirklich einen Körperkontakt quasi. Also nee, geistig doch, jetzt, meine ich. Nee, also ich glaube, du verstehst mich da ein bisschen falsch. Ich habe auch ziemlich enge Freunde. Das ist aber auch dann noch die Sache, die dazu kommt, dass alle Leute fürchterlich in Hektik sind und eigentlich ziemlich selten auch füreinander Zeit haben. Ja. Und das immer so, ich weiß nicht, das packt mich ja selber manchmal, dass ich immer denke, das ist jetzt irgendwelche Sachen, die jetzt unheimlich wichtig sind für mich, die aber eigentlich völlig scheißegal sind. Mhm. Und dass sich dann selber auch der Stress und die Hektik packt. Mhm. Und jetzt bist du quasi gerade aus so einer Stressphase runtergefallen, ist kein Stress und keine Hektik da und jetzt fühlt sich einsam und unglücklich. Ja, der Stress und die Hektik ist eigentlich schon eine ganze Weile nicht da, sind ja Semesterferien. Ach so. Ach, und das ist jetzt das, was dich unglücklich macht quasi? Nee, das macht mich nicht unglücklich. Wie kommt das dann jetzt zu dieser Einsamkeit? Na, das habe ich doch schon die ganze Zeit versucht zu erklären. Aber, das ist doch aber immer so eine Sache zwischen Leuten. Da gibt's ja immer die und da gibt's immer einen selbst. Ja. Ja? Und jetzt kann man ja alle viele Erwartungen an die haben, die möglicherweise nicht eingelöst werden. Aber dann kann man das ja auch umkehren und bestimmte Erwartungen an sich formulieren. Denkst du denn, dass du denen gerecht wirst? Also sagen wir, das würde ja reichen. Zum Beispiel, du würdest, also jetzt ist es ein bisschen spät, aber du würdest, sagen wir mal, runtergehen, ein Pfund Hackfleisch kaufen, ein paar Spaghetti, Tomatenketchup, ein paar Tomaten und eine Flasche Wein. Und jetzt sagen wir mal, drei wichtige Leute einladen und sagen, ich koch was. Ja, und schon wird ein prima Abend, uneinsam und möglicherweise glücklich. Ja. Also wann hast du das letzte Mal Hackfleisch gekauft? Ich bin Vegetarier. Denn dann nimmst du Paprika und irgendwelchen anderen grünen Scheiß. Ja, nee. Ach, na, solche Sachen mit Leuten zusammen sein, das habe ich eigentlich auch relativ oft. Also, was. Ja, ist einfach scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt nochmal ausdrücken soll. Das heißt, du bist eher so ganz im Allgemeinen unglücklich. Im Konkreten kannst du dich nicht beklagen, aber im Großen und Ganzen nee, findest du nicht. Pass auf, ich bin nicht. Ich habe nicht zu wenig Kontakt zu irgendwelchen, zu Leuten und auch nicht zu wenig Kontakt zu Leuten, die mir wichtig sind. Mhm. Aber das ist einfach die Art der Kontakte, wie Gefühle ausgedrückt werden und so weit, weißt du? Wo mir ein bisschen was fehlt. Und ich glaube, dass das gerade hier in dieser Stadt ziemlich extrem ist. Und du hättest jetzt, also sagen wir, aber auch zu den Leuten, die du gut kennst und zu denen du enge Kontakte hast, da sagen wir mal so ein größeres Maß an Herzlichkeit. Ja, genau. Das könnte sein. Ah ja. Das fehlt mir ein bisschen. Aber das kann man doch, sagen wir mal, in Bezug auf die Leute, die man gut kennt und mit denen man engen Kontakt hat und die einem sehr vertraut sind, kann man das doch selber herstellen. Ja. Ja, stimmt. Aber? Aber. Also man muss ja nur nicht erwarten, dass einem, sagen wir mal, in der U-Bahn um den Hals fallen und einen toll und prima finden. Nee, das geht mir auch nicht darum, dass mich die Leute toll und prima finden. Also ja, nee, aber ich meine jetzt, auch nicht nur freundliche Gefühle. Also ich finde auch, dass man mir ruhig zeigen soll, wenn mich jemand beschissen findet. Oder wenn es dem anderen auch beschissen geht. Also hast du denn unter deinen Freunden, was? Unter deinen Freunden zum Beispiel, welche von denen du vermuten würdest, dass die Orianer immer wieder mal prima einsam sind? Hast du denn unter deinen Freunden oder Juden, engen Bekannten oder Vertrauten so Leute, von denen, bei denen du davon aussehen könntest, dass die auch immer gerne mal oder öfter mal so einsam sind? Ja. Ja? Und hast du schon mal versucht, mit denen zusammen einsam zu sein? Was verstehst du unter zusammen einsam? Naja, dass man das, was man an Einsamkeit hat, dem anderen mitteilt und sich das aber auch von dem quasi auch mitteilen lässt. Ja. Dass man zusammen traurig im Zimmer sitzt und schweigt oder Musik hört oder auch Fernseh kickt oder isst oder irgendwas. Aber gewissermaßen, das, was du sagst, an emotionalem Austausch, da auch macht. Ohne den anderen überreden zu wollen, jetzt lustig zu sein oder zu trösten. Moment mal, ich versuche jetzt gerade dir zu folgen. Kannst du es nochmal langsam erklären? Ja. Du klagst jetzt quasi mangelnde Herzlichkeit. Ja. Nehmen wir mal als Oberbegriff für so emotionalen Austausch. Ja. Und vermutest jetzt unter deinen Freunden oder engen Bekannten Leute, denen es möglicherweise ähnlich geht. Ja. Die auch einsam sind. Ja. Und du bist jetzt vielleicht gar nicht in der Situation, unbedingt in deiner Einsamkeit getröstet zu sein zu wollen oder davon abgelenkt oder dass dir jemand deine Einsamkeit ausredet. sondern bräuchtest eigentlich jemanden, der mitkriegt, dass du einsam bist. Nee, also ich glaube schon, dass ich von der Einsamkeit weg will. Ach so. Ja. Ah, dann ist ja doch schwierig. Das heißt, mit der Einsamkeit selbst kannst du jetzt auch ja nicht anfangen. Nee. Die macht dich einfach bloß auf, auf schlechte Art unglücklich. Ja. Ja? Und die hilft dir jetzt zum Beispiel auch nicht, sagen wir mal, traurige Gedichte zu lesen. Nee, nicht unbedingt. Also, das ist eine andere Art von unglücklich sein, wenn ich zum Beispiel, also solche Sachen, wo man schön unglücklich ist, also wo man sich auch gut dabei fühlt, wisst ihr? Ja, aber vielleicht könnte man das hinkriegen, dass man sich in dieser Einsamkeit auch gut fühlt oder bestätigt sieht. Ja, aber also nicht, wenn die Einsamkeit auf Dauer ist. Wenn es manchmal ist, klar, dann kann man da auch schön unglücklich sein und dann prima Musik dabei hören, irgendwas richtig schön Trauriges. Aber jetzt nicht. Jetzt ist es einfach bloß so eine stumpfe, ziellose Einsamkeit. Ja. Ach, und die hättest du schon gerne weg. Ja. Was wäre denn jetzt der Traum? Was könnte passieren, dass die auf gute Art und Weise weggeht oder sich aus so einer stumpfen, blöden Einsamkeit in eine gute Einsamkeit verwandelt? Also, naja, dass sie weggeht wäre, weiß nicht, also... Tom, ich denke ja, dass vielleicht, sagen wir mal, noch jemand, der auch einsam ist und mit dem man zusammen einsam wäre, dass diese, also doppelte Einsamkeit gleich eine ganz andere wäre oder sein könnte. Und wie stellst du dir das praktisch vor? Schwierig. Ja. Ja, aber versuch wert. Ja, einfach noch jemanden ein... Also ist natürlich blöd, sich zu verabreden und sagen, heute sind wir aber schön einsam, Bede. Mhm. Aber ja, jemanden, wenn der auch scheiße drauf ist, und wenn auch klar ist, dass man jetzt nicht so tun muss, als ob man nicht scheiße drauf wäre oder als ob man nicht einsam wäre, sondern sich da so ein bisschen hängen lässt. Mhm. Und dann könnte der vielleicht auch eine schöne Einsamkeit werden. Ja. Ja? Im Grunde so, wie wenn man die Kraft hätte, in dieser stumpfen Einsamkeit dann doch gute Gedichte zu lesen. Und dann gut einsam wäre. Ja. Versuch doch mal. Ja. Haben die Telefon die anderen einsam? Ja, teilweise, ja. Aber jetzt ist ein bisschen spät, um anzurufen, wa? Werden wahrscheinlich auch jetzt nicht zu Hause sein. Ach, weil die sich rumtreiben und ihre Einsamkeit totschlagen. Das habe ich dir doch vorhin schon erzählt, dass es nicht darum geht, also dass man nicht deshalb nicht mehr einsam ist, wenn man sich rumtreibt. Aber gut. Nee, aber wenn du jetzt sagst, sie sind wahrscheinlich nicht zu Hause, aber du unterstellst ihnen, dass sie möglicherweise doch einsam sind, dann werden sie ja wahrscheinlich gerade dabei sein, zu versuchen, ihre Einsamkeit totzuschlagen. Ja, das meinte ich bloß. Ja, ja. Hast du recht. Ja. Ja, Daniel. Ja. Das war ein... Einen Tipp hast du jetzt hoffentlich auch nicht erwartet, ne? Ich wollte auch keine Tipps geben. Gut. Ja. Soll ich noch was zum zweiten Teil sagen? Was war denn der zweite Teil? Praktische Anleitung zum Einsamsein. Ach, zum Unglücklichsein? Ja. Da hast du direkt welche auch auf Lager? Ja, bei mir ist es eigentlich ziemlich einfach. Nur sich hinsetzen und irgendwie anfangen zu grübeln. Also das hat vorhin schon mal irgendjemand gesagt. Nachdenken. Ja. Ja. Also das, da komme ich da ziemlich schnell auch rein in sowas. Ja. Worüber denkst du dann besonders gerne nach? Über mich. Und das macht dich dann ganz tief traurig und unglücklich? Ja. Hey. Mensch, jetzt weiß ich gar nicht, was ich raten soll. Soll ich sagen, denk weiter nach oder? Nee, ach, das ist ja dann die schöne Art von unglücklich sein, wenn man drüber, also so weit, wenn man sich auch, also da, weiß nicht. Ah ja. Ach, dann würde ich doch sagen, denk über dich nach und denk vielleicht über unser Gespräch nach. Hm? Ja? Gut. Und du wirst ganz unglücklich sein. Okay. Hey, was? Und du wirst ganz, ganz unglücklich sein, sag ich. Ein bisschen lernen, also. Okay, tschüss Daniel. Gut. Tschüssi. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo. Ja, Tag. Ja, ich bin's, Tino, und ich wollte dir sagen, du machst alle Unglücklichen gerade noch unglücklicher. Echt? Ja, du unterhältst dich so lange mit irgendwelchen Leuten, und da sind alle Unglücklichen, die zu dem Thema was sagen sollen, noch unglücklicher, weil sie nicht rankommen. Ja, nur aber wirst, das macht ja dann durchaus Sinn erstmal und dann wirst du andererseits zugeben müssen, dass es ganz schwer ist, über Unglück so schlagartig, hopp, hopp, hopp, hopp, überfallmäßig zu reden. Ja? Unglück ist ja nicht blitzkriegartig abzuhandeln. Ja, das stimmt, aber ich meine, so viel kenne ich mich mit unglücklich sein nicht aus, weil ich nicht so ein unglücklicher Mensch bin. Ich bin immer nur unglücklich, wenn ich versuche, dich anzurufen. Weil du nicht durchkommst. Genau so ist das. Und jetzt bist du durchgekommen? Und gerade so unglücklich sein kann ich nicht so viel sagen, und weil ich sonst so glücklich bin. Ja, jetzt bist du gerade glücklich? Und insofern in einer völlig verdrehten Situation. Ja, klar. Ja, in der Sendung über unglücklich sein, bist du glücklich. Oh, das ist blöd. Aber das liegt doch nur daran, weil du jetzt abgenommen hast. Hättest du nicht abgenommen, wärst du nämlich unglücklich. Ja, soll ich dich auf die Warteschleife setzen und nicht mehr abnehmen? Ja, das so doll bin ich auch nicht gerne unglücklich. Nee. Bist du dann manchmal unglücklich? Ja, selten. Und versuchst du das manchmal auch, kommt das dann nur von außen? Nee, eigentlich bin ich nur dann unglücklich, wenn ich so mal so richtig ein paar Tage richtig vergammelt habe. Und dann bin ich unglücklich über die Zeit, die ich so sinnlos genutzt habe. Weil du eher so leistungsorientiert bist und denkst, wenn schon Zeit da ist, muss man auch was draus machen. Nee, nicht unbedingt leistungsorientiert. Also das heißt nicht, dass ich jetzt was für die Uni machen muss oder sowas. Ich kann so vergammeln in der Kneipe, aber ich meine, wie ich nur zu Hause sitze und vor dem Fernseher sitze. Ja. Und eigentlich da gar nichts passiert. Au, ja, das ist die schale Form von Unglück, ne? Ja, und das ist dann total kacke. Ja. Dann kann man auch unglücklich sein hinterher über den Tag. Das stimmt. So ist ja abstoßender als ein Bier, was 2 Tage gestanden hat. Ja, das stimmt. Ja. Nee, aber sonst versuche ich eigentlich immer irgendwas zu machen. Bloß heute alle Leute, die ich angerufen habe, mit denen konnte man nichts mehr machen. Hast du mich angerufen? Nein, ich dich angerufen. Kann man mit mir was machen? Ja, wisst ihr nicht, wann hast du Feierabend? So, nee. Ich glaube, ich werde dann irgendwie schlafen gehen. Und jetzt ist mein Bett nicht so breit. Ach na, sowas wollte ich ja nur so. Nein, du wolltest, ja, ist schon klar. Ja, also du meinst in der Kneipe gehen oder so, aber schätze ich, da hast du eh keinen Bock drauf. Ja. Obwohl, ich meine, schätze, ich wohne nicht weit weg von dir, ne? Du wohnst auch im Prenzlauer Berg, oder? Oder? Na, oder? Na, weißt ja, du, ja. Ja. Ja, und da wohne ich auch und da können wir gut um die Ecke in eine Kneipe gehen. Das stimmt. Meine Natur ist dein Lieblingskneipe, kann das sein? Ach, ist einer der zentralen Orte, finde ich. Ach so. Einer der wichtigen Orte. Aber es gibt mehrere. Alle Wohnsuche in der Gegend kann sein? In der Kommandantur. Nicht in der. Ja. Nee, ja, ich wohne da auch in der Gegend. Kinder, wollen wir jetzt hier rumprivatisieren? Nee. Schuhgröße? Willst du mal Schuhgröße wissen? Kinder, wer mir Schuhe schicken will, Größe 43. Ja, das glaubt keiner, aber das ist so. Verstanden, du hast ihn so schnell erzählt. Wenn du mir Schuhe schicken willst, ich hab Schuhgröße 43. Ey, das muss aber schicke sein, ich bin da total wählerisch. Kannst alle meine alten haben, ich hab auch 43. Super, super. Da würde ich mich ja freuen, deine Schuhe auftragen zu dürfen. Ja, ich bin ein kleiner Verschwender, ich leg mir so im Jahr bestimmt 2 Paar zu. Hast du auch das Gefühl, dass wir jetzt gesprächsmäßig ein bisschen abstürzen und vielleicht lieber Musik spielen sollten? Ja, ich schlag vor, du nimmst den nächsten Unglücklichen ran. Ja? Nee, ich spiele jetzt erstmal eine Musik. Aber keine ganz so traurige. Nee, die ist nicht traurig. Wie heißt denn die? Warte mal, ich sag mal gleich, wie die heißt. Ist ganz großartige Musik, weil das Komische ist ja, was so diese Kultur betrifft, in der man jetzt lebt, da ist ja auf einmal irgendwie so Trash und Easy Listening angesagt und man wird mit Sachen konfrontiert, die man früher abgrundschlimm scheiße fand und heute stellt man auf einmal fest, dass sie doch prima ist. Ja? Und das ist jetzt so eine Musik, die heißt Feuerdrachen 1 und ist von diesem, kennst du den Walter Kubitschek? Nee, kenne ich nicht. Nee? Ach, der hat immer prima Film- und Fernsehmusiken gemacht. Zum Beispiel zum von mir hochgeschätzten unsichtbaren Visier. Kennst du das noch? Nee, kenne ich auch nicht, aber ich muss dir sagen, ich finde die Musik, also ohne jetzt persönlich zu werden, echt scheiße, die du spielst, oft jedenfalls. Das macht mich stolz. Ja, das zeig mir da. Ich danke dir für diese Bemerkung. Okay. Tschüss. Tschüssi. Jetzt kommt großartiger Easy Listening Jazz von Walter Kubitschek, Feuerdrachen 1. Kinder, jetzt habe ich echt daneben gegriffen. Das ist John Lee Hooker, der kommt danach. Ja, jetzt kommt erstmal weiter Kubitschek. doch durchaus, naja, nee, vom Feinsten ist ja so eine Ekelbemerkung, das darf man ja nicht machen. Ist doch durchaus Musik, die man, sagen wir mal, in einschlägigen Clubs nicht besser hören könnte. Walter Kubitschek, innerglubig der ganz Großen der DDR-Kultur, der DDR-Film- und Fernsehmusikkultur, wenn man es jetzt etwas genauer spezifizieren wollte. Hi, wer bist denn du? Ja, hallo Jan. Der Micha. Richtig? Richtig. Richtig. Jetzt sag nicht, dass du unglücklich bist. Also du hast mich letzte Woche Dienstag sehr unglücklich gemacht. Weil ich dich rausgeschmissen habe? Ja. Ja, dann würdet ihr heute erst recht Sinn machen, weil geht ja nicht darum, Leute glücklich zu machen in dieser Sendung. Sondern eher über das Unglücklichsein zu philosophieren. Nun bist du aber auch eher ein Gemütsglücklicher, oder? Naja, nicht direkt. Na, aber eigentlich doch. Wir haben ja schon ein paar Mal miteinander telefoniert und da checke ich ja dann die Leute doch auf ihre mentale Verfassung immer wieder ab und stelle fest, na, der ist doch aber eigentlich ein Glücklicher. Meinst du wirklich? Ja. Na, ich denke mal, wir hatten noch Gespräche gehabt, da war das bestimmt nicht so. Ja, nee, das war so im Einzelfall immer. Aber grundsätzlich ist, sagen wir mal, die Grundfolie deiner geistigen Verfassung ist eher die des Glücklichseins. Sei ehrlich. Meine Lebenseinstellung ist ein bisschen ticket easy, hast recht. Siehst du? Aber wenn man das nicht hätte, also wenn ich das zum Beispiel in vielen Situationen nicht hätte, ja, dann würde man vielleicht auf ganz dumme Gedanken kommen und das wäre vielleicht nicht so okay. Wobei, dumme Gedanken sind immer besser als überhaupt nichts, wa? Naja, aber ich meine, wenn der manchmal so, wie man auf Deutsch sagt, die Scheiße ist im Heil steht, ja, und du dann... ja, dann ist natürlich blöd, in die Knie zu gehen. Da muss man stehen bleiben. Aber das heißt ja nicht... Es gibt da Situationen, wo die kein Ausweg mehr ist. Und dann ist es natürlich schwierig, dann zu sagen, es muss irgendwie weitergehen und du musst irgendeine Lösung finden. Ja. Und zurzeit bin ich in so einem Punkt. Ich meine, deine Sendung hast du ja bestimmt schon vorher irgendwie mal konzipiert, da konntest du das ja nie wissen. Ja, nee, das ist jetzt noch nicht so weit, dass ich jetzt, sagen wir, die Sendung in Bezug auf einzelne Hörer hinmache. Ja, das glaube ich auch nicht. Nee, nee. Aber das wäre auch jetzt aber auch falsch, wenn du den glauben würdest. Nee, ja, glaube ich auch nicht, aber es trifft wieder mal ganz so voll auf den Punkt, ja. Ja. Naja, das ist eben eine Nase für den Zeitgeist haben. Ja, willst du nicht wissen, warum? Wenn du so fragst? Ja oder nee? Will ich dir Zeit stehlen? Oder die Zeit der Hörer? Will ich mal ja sagen. Ja. Ja, aber du willst ja jetzt wahrscheinlich doch eher so eine Katastrophe, Pech, oder wie heißt es, Pleiten, Pech und Pannen erzählen? Mehrere. Ja, nee. Nee, es geht ja eher darum, wie schafft man das auf gute, sinnvolle, sich selbst bestätigende Art, unglücklich zu sein? Ja, selbst bestätigende Art, ich würde mal sagen, also ich möchte mich eigentlich in unglücklich sein, nicht bestätigen. Ja, aber darum geht's heute. Ja, es bestätigt sich aber immer, dass man viel öfter oder manchmal mehr unglücklich ist, wenn man gar nicht dran denkt. Und dann ist es schwierig, dann eben... Nee, der entscheidende Punkt war ja heute eher, das fand ich aber auch sehr sympathisch, dass Leute gesagt haben, wenn sie anfangen nachzudenken, werden sie unglücklich. Das konnte ich gut nachvollziehen. Und das ist, glaube ich, eine qualifizierte Art von unglücklich zu werden. Deswegen denke ich die letzte Zeit irgendwie selten nach. Siehst du? Den Eindruck habe ich allerdings auch. Naja, weißt du, wenn du so viele Probleme und Sachen hast, wo du genau weißt, wenn du darüber nachdenkst, dann bist du saumäßig unglücklich. Ja. Also das heißt, du hättest jetzt eher Strategien zur Vermeidung von unglücklich sein. Wenn jetzt jemand richtig unglücklich ist und so richtig die Scheiße am Hals hat, ja, was man dann... Nee, Scheiße am Hals und unglücklich ist, glaube ich, was anderes. Nee, also bei mir ist es zum Beispiel, wenn es jetzt so richtig dicke kommt, ja, dann bin ich total unglücklich auch. Ja. Wenn es dein ganzes Leben betrifft, ja, und deine ganze Zukunft, ich meine, okay, dann sag mir mal, dass man da nicht unglücklich sein kann. Ja, und du hast jetzt eine Art von Unglück gewählt, die dein ganzes Leben und deine ganze Zukunft betrifft. Wenn es die Existenz ist, ist es immer fürs ganze Leben irgendwie. Ja, aber es ist jetzt eher so Geschäftsunglücklichkeit. Ja, du, das hängt bei mir zusammen. Ich meine, das ist jetzt irgendwo ganz doll miteinander verbunden. Ich meine, wenn jetzt da schlimme Sachen sind und dass man da aufsteckt und total unglücklich ist, ich meine, das beeinflusst dein Leben ja auch. Ja, also deine Art und deine Strategie, unglücklich zu werden, bestand eher darin, gewissermaßen einen hohen Kredit aufzunehmen und nicht zurückzahlen zu können. Ach ja, so pauschal. Oder? So pauschal kannst du das jetzt nicht sagen. Also Also ich bin jetzt nicht so extrovertiert, dass ich jetzt die ganze Story jetzt erzähle und alles. Also ich meine, ich finde bloß, unglücklich sein kann man schon, bloß man muss immer finden, dann wieder einen Ausweg, um aus dem Unglücklichsein rauszukommen. Das finde ich jetzt ganz wichtig. Ah ja, du meinst, man sollte sich nicht versuchen, das Unglück dann wenigstens zu, also eher Unglück abwenden. Ja, nicht das Unglück genießen. Ich weiß ja nicht, ob manche so voyeuristisch sind und sich dann so an andere Leute Unglück dann... Nee, am eigenen. Wenn, man kann sich auch am eigenen weiden. Also ich zum Beispiel nicht. Du nicht. Also wenn ich richtig unglücklich bin, ja, also dann versuche ich immer irgendwas zu machen, dass ich mich da ablenke oder dass ich nicht dran denke wenigstens. Ja. Da gibt es ja die verschiedensten Mittel und Methoden, ja. Ja. Na, ist ja durchaus eine diskussionswürdige Position. Dann danke ich dir erstmal jetzt für den Anruf. Und würde mal sehen, wie andere Leute jetzt, sagen wir mal, sich da zu dem, was du gesagt hast, verhalten. Alles klar. Okay? Tschüss. So, dann muss ich jetzt vor allen Dingen aber nochmal durchsagen bei der halbautomatische Anrufbeantworter. Der halbautomatische Anrufbeantworter ist heute nicht eigentlich da, sondern nur uneigentlich. Der lässt sich durch eine ganz bezaubernde Kollegin, durch Regina, nämlich vertreten. Und das hat jetzt zur Folge, dass ihr da anrufen könnt unter 0331 721 39 47, das ist die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Ich sag's nochmal, 0331 721 39 47. Und ihr könntet da kurz gefasste Ansagen zum Unglücklichsein, Anleitungen zum Unglücklichsein, Anleitungen zum qualifizierten Unglücklichsein auf Band sprechen. Und es würde dann, das ist jetzt ein Experiment, eine innovative Leistung, zu der ich mich jetzt ganz kurzfristig entschlossen habe, das würde dann in der nächsten Sendung abgesendet werden, was insofern vielleicht ganz gut ist, dass sie später der Abend ist, umso weniger Leute wahrscheinlich zuhören und am Anfang der Sendung hören einfach mehr zu und das hat außerdem den Vorteil, dass die Sendungen ineinander verklammert werden, dass also in der folgenden Sendung immer nochmal die zurückliegende Sendung quasi thematisiert wird, dass man das, was man in der Sendung gehört hat, über eine Woche hin sacken lassen kann und dann eine Woche später nochmal aufgegriffen wird und man sich dann in viel kompetenterer Weise dazu quasi verhalten kann. Also, wer jetzt hier nicht durchkommt und dürften durchaus Leute sein, weil die Leitungen jetzt besetzt sind und wer in der Lage wäre, zusammenhängende Sätze zu bilden, ohne dass er jetzt irgendwie gefragt wird, der könnte eben die 0331, das steht für Potsdam, und dann die 721 39 47 anrufen. Da ist dann Regina verwickelt, die jetzt aber nicht in die Gespräche. Die ist nämlich auch total nett und mit der könnte man auch quatschen, aber das ist ja nicht der Sinn dieser Sache. Da könnte man da anrufen und die freut sich und die quatscht schon und lacht. Na prima, wunderbar, da wird das Band ja schmal ausfallen. Also ihr müsst euch so verhalten, wie wenn es ein automatischer Anrufbeantworter wäre und nach dem Piep gewissermaßen eure Anleitung zum Unglücklichsein zum Besten geben. Jetzt habe ich wieder ganz lange gequatscht, hätte fast die Neigung, eine Musik zu spielen, mache ich jetzt aber nicht, sondern wir telefonieren erstmal noch mal ein bisschen weiter, weil schließlich werde ich ja leider nicht für das Musikspielen bezahlt. Wer bist denn du da? Hallo? Ja? Ja? Ah, hi. Hi. Ist ja ziemlich gut, dass ich doch noch durchgekommen bin. Ja. Ich bin echt dreimal durch die Telekom rausgeflogen. Ach, da bist du dreimal rausgeflogen und hast dann immer wieder eingewählt? Ja, doch, doch, ja. Ach, das ist ja schön. Ja, schön, ne? Ja, das macht mich aber auch stolz. Ja, ja. Ja. Man, jetzt klingst du aber, was natürlich blöd ist in dieser Sendung, doch ein bisschen glücklich. Ja, also, Das ist ja ein Problem, ne? Ja, sagst du mir mal schnell deinen Namen erstmal? Ja, klar, Conny. Conny? Ja. Hi, Conny. Hi, Kuttner. Ach, zu Frauen soll man ja nicht Hi sagen. Ach so, ja, stimmt. Tag, Conny, Abend. Ja, hallo, Abend. Wie alt bist denn du? Sag mal, fragt man ja Frau, Damen eigentlich auch nicht. 24. Mhm. Ach, da hat es ja schon eine Spanne Lebens, wo man möglicherweise doch auf die eine oder andere unglückliche Phase zurückblicken könnte, wa? Ja, schon so, ne? Ja? Mhm. Könntest du dann, sagen wir mal, Unglück als so eine Art Leitmotiv deines, als so einen Wirkfaden deines Lebens beschreiben? Nee, das würde ich nicht sagen. Ja, das nicht. Das ist nämlich eigentlich auch so der Punkt, warum ich anrufe, weil ich glaube eigentlich, dass die meisten Leute, die bei dir angerufen haben bisher, dass die eigentlich nicht so total unglücklich sind. Das ist mir so... Ach, total muss ja nicht sein. Unglücklich reicht ja. Ja, nee, aber ich glaube, das ist mir so eine Unzufriedenheit. Und ich glaube, das wiederum ist ziemlich innen eigentlich im Moment. Also du erzählst so irgendwie, dass man im Fernsehen immer irgendwie sieht, so von wegen, ja, das sieht, dass die Leute immer total glücklich aussehen. Aber im Grunde genommen, wenn man mit den Leuten spricht und sagt so, oder mal fragt, ja, bist du denn eigentlich glücklich oder bist du zufrieden, dann kommt meistens eigentlich... Nee, also als glücklich würde ich mich nicht bezeichnen. Ja, aber jetzt habe ich ja heute nicht mit dem Fernseher telefoniert, sondern die Leute, die angerufen haben, die haben schon, glaube ich, die waren schon oft auch authentisch unglücklich. Nee, das ist und ja richtig. Aber ich meine zum Beispiel, dieser eine, ich weiß leider nicht den Namen, ich glaube Daniel oder so, ja, hat ja erzählt so von wegen, ja, er konnte es eigentlich im Grunde genommen überhaupt nicht festmachen. Ne? Das war echt irgendwie nur sowas total Unbestimmtes. So, ja, ich bin unglücklich, aber ja, begründen konnte er es ja nun nicht. Das stimmt, es changierte so zwischen Unglück und Unzufriedenheit. Ja. Ja, aber doch durchaus mit einer Neigung zum Unglück. Ja, die ich sehr sympathisch fand. Also zum Beispiel als Unglück empfinde ich eigentlich eher so Dinge, die man echt überhaupt nicht ändern kann mehr. Also beispielsweise irgendwas mit der Gesundheit oder die eine, die anrief und da über ihre Tochter erzählte. So. Ja. Ach siehst du, das sind aber so Sachen, die finde ich, die würde ich eher so, sagen wir mal, als Katastrophe oder als Tragik oder irgendwie sowas beschreiben. Unglücklich oder Unglück wäre für mich ja immer ein Punkt, für den man in gewisser Weise so selber die Verantwortung hat. Ja, wie die, ich glaube Susanne, die ganz am Anfang angerufen hat und die gesagt hat, sie vertut sich quasi immer bei Männern und erwischt immer welche, bei denen sie die Probleme abnehmen muss oder denen sie Probleme lösen soll und dann hat sie es erledigt. So. Und das fand ich eine schöne Form von, also Unglück zu beschreiben oder unglücklich zu sein. Also das zu machen, immer wieder zu machen, das auch zu wissen, sich in gewisser Weise nicht wehren zu können und sich da so zu verhalten. Das finde ich schön. Ja, nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube, dass Unglück auch über einen sozusagen hereinbrechen kann irgendwie. Also dass es von außen herkommt. Ja, das kann schon sein. Also aber zum Beispiel, dass zum Beispiel eben jetzt jemand in der Familie echt ziemlich krank wird. Also es ist eben, das würde ich eben als wirklich schlimm empfinden, ja, weil man das einfach nicht mehr ändern kann. Nee, ich meine aber tatsächlich, also da beharre ich jetzt einfach auf das, was ich für diese Sendung meine. Du hast ja sicher recht mit dem, was du sagst. Wir sind auf quasi selber produziertem Unglück. Wo ich unterstellen würde, dass es einfach auch blöde und dämliche und unreflektierte Arten, unglücklich zu sein gibt. Und wo es aber, denke ich, auch Arten gibt, für die man in gewisser Weise selber verantwortlich ist. Und die man Unglück als zu gestaltende Aufgabe. Ja, aber Moment mal, ich meine Unglück, also ich meine Glück und Unglück kann man doch eigentlich selbst nicht beeinflussen. Insofern müsste das ja theoretisch in deiner Sendung ausscheiden. Nur heißt ja gerade, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja? Ja, aber ja, das ist natürlich unter diesem Aspekt des Glücks. Hör mal, also ich meine Glück und Unglück kann man nicht selbst bestimmen. Entweder man fühlt sich, also man ist glücklich oder man hat eben Glück, irgendwie durch Prüfungen durchzukommen oder was weiß ich. Ja, da würde ich ja auch immer denken, dass, sagen wir mal, Prüfungen jetzt nicht unbedingt ein Bereich sind, an dem sich qualifiziert unglücklich sein ließe. Nee, das ist richtig. Aber eben, also ich meine, zum Beispiel, man kann doch sein Glück und Unglück nicht selbst beeinflussen. Doch. Nee. Nee? Nee? Du bist eher glücklich, sagst du. Nee, also, oder? Ja, im Grundzug würde ich mich schon als so mit einer positiven Grundeinstellung bezeichnen. So, aber zum Beispiel, jetzt grundsätzlich ist es eben so, dass meine Mutter zum Beispiel ziemlich schwer erkrankt ist. Das ist eben irgendwie so eine Sache, die macht mich unheimlich unglücklich und auch irgendwie habe ich schon Angst einfach so. Aber das würde ich als Unglück bezeichnen, dass man irgendwas einfach nicht mehr beeinflussen kann, dass einem das aus der Hand genommen wird. Na, ach nee, das ist ja, sagen wir mal, die Auseinandersetzung mit so einem äußeren Übermächten, ja, wie Krankheit, Tod, Flugzeugabstürze und so weiter. Ja, naja, die, aber ich meine, die würde ich ja jetzt eher mal beiseite schieben. Ja. Ja, aber wenn du jetzt mal überlegst, so zurückblickst und überlegst, du bist 24 Jahre alt, ja, an welchen Punkten warst du unglücklich und gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Könntest du so deine drei unglücklichsten Situationen oder Momente beschreiben in deinem bisherigen Leben? Ich denke einfach, dass ich immer dann unglücklich war, wenn mir das aus der Hand geglitten ist. Also wenn ich überhaupt nichts mehr beeinflussen konnte. So. Mach mal zwei so Beispiele. Weil du bist jetzt schneller mit dem Verallgemeinern als mit der konkreten Erzählung. Ja, zum Beispiel, ja. Wo du richtig prima, volle Pulle unglücklich warst. Also das war, ja Mensch, also ein richtiges, konkretes Beispiel fällt mir irgendwie jetzt. Ah, siehst du, das ist auch immer eine dieser Hürden der Sendung. Beziehungsweise, also eigentlich Umfeld. Ja. Das macht mich unglücklich irgendwo. Aber es gibt jetzt keine so Unglücksbereiche, in denen du denkst, dass du dafür in gewisser Weise selbst verantwortlich bist oder sagen wir mal einfach mental disponiert. So. Nee, das kann ich eigentlich nicht so sagen, weil immer wenn ich was selbst praktisch verschuldet habe oder so, dann kann ich eigentlich nicht von Unglück sprechen, weil ich dann immer sage, Mensch, da hast du dich eigentlich selbst reingeritten, was machst du für einen Blödsinn? Und dann kann ich doch nicht von Unglück sprechen. Dann kann ich nur von Schuld oder von meinem eigenen Fehler sprechen. Was waren die, sagen wir mal, unglückrelevanteste Situationen, in die du dich selber reingeritten hast? Also so konkret irgendwie, beispielsweise irgendwelche Prüfungen oder so. Da. Ach, ja, nee, ja, ach, die schmeißt weg. Das ist blöd. Es ist ja auch kein Unglück, wenn man jetzt beim Schwarzfahren erwischt wird. Ist einfach scheiße so. Ja. Ja? Aber ist ja nichts, was ich als Unglück sehen würde. Ja. Soll ich dir was sagen? Ja. Du bist nicht unglücklich. Nee, das habe ich auch nie. Ja, gesehen. Und du hättest möglicherweise ja Schwierigkeiten, unglücklich zu werden. Ja, vielleicht werden auch nur Leute so eher unglücklich, die ohnehin eigentlich so eine Einstellung haben. Also ja. Die eben, ja. Siehst du? Und den will ich heute meine ganze Aufmerksamkeit widmen. Ja. Ja, darum machen wir jetzt Schluss? Ja, alles klar, ja. Okay. Schönen Abend. Ja, dir auch. Tschüss. Denn ich muss, jetzt spielen wir erstmal wieder eine Musik. Und das kommt daher, dass ich hier auch nicht pausenlos reden kann. Ich will aber nochmal vorher die Nummer von der quasi vertretungsweise agierenden halbautomatischen Anrufbeantworterin sagen. Wer also hier nicht durchkommt unter diesen Nummern hier? Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonst... Jetzt kommt gleich die Nummer, ja. Können, hab ein bisschen geduldet, Kinder. An die Telefonnummer, Vorwahl... 0331 für Potsdam, 74 81... 1-1-0. Also wer da jetzt nicht durchkommt, der könnte sich an die nette, sympathische, halbautomatische Anrufbeantworterinnenvertretungen wenden, die zu erreichen ist unter Potsdam 0331 721 3947 und könnte da eine kurze Anleitung zum Unglücklichsein auf Band sprechen und wir würden uns sie dann nicht zum Ende dieser Sendung, sondern zum Beginn der nächsten Sendung anhören. Und jetzt kommt John Lee Hooker, der eine wunderschöne neue Platte rausgebracht hat, die, wenn mich nicht alle täuscht, Chill Out heißt und der erste Titel heißt ebenfalls Chill Out. Change, baby. my time, babe. They ain't gonna change. Change, change, change. Change, change, change. They ain't gonna change. Überhaupt eine hochqualifizierte Art, unglücklich zu sein, sich zum Unglück zu verhalten und Unglück auch noch künstlerisch darzustellen. Kinder, Kinder, hier spricht der Kunstkritiker. So, wir telefonieren weiter. Tag, wer bist denn du? Ja, ich bin der Peter. Du bist der Peter. Jawohl, aus Lichtenberg. Aus Lichtenberg. Übermäßig ja. Unglücklich klingst du jetzt aber auch nicht. Nö, unglücklich bin ich nicht, aber ich möchte dazu einfach mal was sagen, und zwar zum Beispiel, wenn man mal eine Methode braucht, um richtig unglücklich zu werden, dann muss man zum Beispiel einfach mal ganz aufmerksam eine Zeitung lesen oder sich mal ganz aufmerksam Nachrichten reinziehen. Das ist meiner Meinung nach zum Beispiel ein Ding, wo man ganz schnell unglücklich werden kann. Das ist zum Beispiel ein Grund für mich, warum ich schon seit langer Zeit eigentlich keine Nachrichten mehr irgendwie verabreiche. Weil mich kotzt das richterlich an, dass da im Endeffekt nur noch Negativmeldungen gebracht werden. Und ich denke mir, man hat so schon, oder man kann so schon genügend Zukunftsangst kriegen. Und wenn man sich das dann auch noch gibt, das Einzige, was noch gebracht wird, da kommt irgendwo ein Flugzeug runter, in Südafrika schlagen sich die Körper ein, in Jugoslawien wird alles kaputt gemacht. Und das sind solche Sachen, wenn man sich das mal richtig verinnerlicht, da kann man dann richtig unglücklich werden. Das heißt, Kopf in Sand? Nee, das nicht, sondern man sollte in dem Umfeld was ändern, wo man was ändern kann. Ja. Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern ja. kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mhm. Jetzt hast du ja so über diesen Fernbereich gesprochen, der dich unglücklich machen kann. Gibt es ja. denn auch so einen Nahbereich? Also sagen wir mal, in dem Raum, den du quasi mit deinen Armen oder mit deinen Blicken erreichen kannst, in dem du unglücklich bist? Ja, unglücklich kann ich zum Beispiel in was weiß ich, im Moment, wo man zum Beispiel alleine ist oder sich alleine fühlt. Ja, nee, aber gab es denn schon mal so richtig Situationen, wo du wirklich tief unglücklich warst? Ja, das gab es einmal in meinem Leben, was auch mein ganzes Bewusstsein ein bisschen verändert hat, indem ich einmal in meinem Leben depressiv geworden bin. Aber dann nicht nur so mal einen leichten Depri, sondern richtig massiv. Und jetzt eher in einer Art und Weise, dass du das, sagen wir mal, als Krankheit begriffen hast und jetzt ja. zu einem Arzt gegangen bist und gesagt hast, reparieren Sie mal? Oder eher in einer Art und Weise, in der du für dich selbstverantwortlich quasi depressiv oder selbstverantwortlich unglücklich warst? Also das ging, sag mal so, das wurde irgendwann mal zu einem Selbstläufer und dann konnte man das schon als einen krankhaften Zustand bezeichnen, was bis dahin für mich eigentlich total unbekannt war. Also bin ich eigentlich immer so fröhlich locker durchs Leben gehüpft und Probleme waren da, um so zu beseitigen und so Leute, die so ein bisschen rumjammern und sowas, hatte ich überhaupt kein Verständnis für. Ja. Dann hat es mich auf einmal mal selber richtig volle Pulle erwischt. Dann habe ich so eine Talfahrt mitgemacht, wo eigentlich drunter, da bin ich so tief im Keller runtergefallen, wie es tiefer eigentlich gar nicht mehr geht. Das war aber dann auch so eine Art von Unglück, aus der du dich nur versuchen konntest zu retten. Ja, bloß ab einem gewissen Punkt, und das wusste ich bis dato nicht, es gibt einen gewissen Punkt, wo man dann selber sich nicht mehr helfen kann. Ja. Sondern wo man dann auf Hilfe wirklich von außen angewiesen ist. Ist klar, wo dann so umschlägt. Ja, ne, aber ich versuche ja mal jetzt so an Bereiche ranzukommen, wo man selber quasi für sein Unglück verantwortlich ist und überlegen muss, wie man damit umgeht. Ja, zum Beispiel wie man, sagen wir mal so, man ist selber in dem Sinn verantwortlich, wenn ich jetzt auf irgendeine Person treffe oder auf irgendeine Situation in meinem Leben, dann ist das erstmal ein Faktum, dann ist das erstmal vollkommen neutral. Und gut oder schlecht wird es eigentlich nur dadurch, von welcher Seite aus ich es betrachte. Und von daher hat man es eigentlich vollkommen selber im Griff. Und du versuchst jetzt aber immer, das eher von der guten Seite aus zu betrachten, dass das auf keinen Fall unglücklich werden kann. Sag ich mal, das sollte man so machen, weil wenn du immer im Negativen rumwühlst, man sollte zum Beispiel, wenn man mal unglücklich geworden ist, dann soll man das auch bewusst ausleben, sag ich mir einfach. Ja. Man sollte bewusst damit umgehen, sollte sich auch ruhig mal die Augen aus dem Kopf heulen. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Vor zwei Wochen. Warum? Das ungewohnte Single-Leben, sag ich mal so. Ach, du hast dich von deiner Frau oder Freundin getrennt? Ja. Und dann warst du erstmal total traurig? Ja, dann hatte ich erstmal, ich hatte einen riesen Schiss davor, weil ich das gewohnt war, seit über 10 Jahren immer irgendwie mit jemandem zusammen zu sein. Ja. Und dann auf einmal Single-Leben, so. Ja. Seit wann? Jetzt seit einem halben Jahr. Ja. Jetzt komme ich eigentlich wunderbar damit zurecht. Und wie gesagt, es kommen natürlich auch mal solche Zeiten, da komme ich nach Hause, da hat dann keiner angerufen und so denke ich, scheiße, so, was machst du denn nur? Und dann, was weiß ich, habe ich mal irgendwie was Negatives erfahren und gut, dann bin ich mal unglücklich und dann mache ich mir noch richtig traurige Musik drauf und dann heule ich mich mal richtig aus. Und dann ist aber auch okay hinterher wieder. Umgehen. Das ist dann für dich also eher so eine Art und Weise, die du als Voraussetzung begreifst, an anderen Punkten wieder glücklich zu sein. Ja, dass man diese unglücklichen Momente brauchst du auch, damit du die glücklichen Momente richtig einzuschätzen weißt. Ja. Weil wenn es dir, ich weiß nicht, ich kenne keine Leute, die eigentlich immer laufen so in immer eitel Sonnenschein und wo immer alles in Ordnung ist. Ja doch, die heißen dann Idioten. Okay, danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Jawohl. Gut. Also, tschüssi. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja. Hier ist die Claudia. Tag, Claudia. Ach, du bist aber prima zu verstehen. Der Kollege eben war ja so weit weg. Ja, ich bin auch aus Dresden. Rufst du aus Dresden an? No. Ach, echt? No. Das klingt ja wie wenn, ja, jetzt glaube ich's ja. Das klingt ja, wenn du hier um die Ecke wärst. Ja? Ja. Cool. Aber in Dresden kann man das doch immer nur ganz schwer hören. Nur wenn man ganz oben ist in Dresden, wa? Ja, ich bin in Klotsche. Bei Dresden reicht er ziemlich tief. Hm. Aber du bist eher oben angesiedelt. No. Du, Glückliche. Also ich wollte dich eigentlich mal fragen, was du unter Unglück so direkt verstehst. Oh. Ja, das lässt sich, glaube ich, wirklich tatsächlich schwer beschreiben. Ihr könntet immer nur so ausgrenzen und wollte jetzt so, sagen wir mal, Katastrophen nicht oder nicht Pech oder nicht in die Scheiße treten, so eine Sache nicht, sondern wirklich so ein tiefen Gefühlszustand der, da gibt's nur das Wort Unglück, des Unglücks für sich selbst. Dass man denkt, ach, bin ich unglücklich. Und egal, ob man das beeinflussen kann oder nie, weil für mich ist Unglück... Ja, schon eher so in einer Art und Weise, die man, sagen wir mal, selber irgendwie doch selber verantwortet hat. Oh, nee, weil nämlich bei mir ist es so, dass ich alles das, was man eben nie beeinflussen kann, das ist für mich Unglück und deswegen hätte ich wahrscheinlich jetzt auch bei Beispielen was anderes genannt, dass du dir das... Naja, ich meine eben nicht so, sagen wir mal, Tod, Krankheit, Katastrophe, sondern schon eher, also so ein klassisches Feld sind natürlich immer so, sagen wir mal, so Liebe zum Beispiel, ist ja ein hervorragendes Spielfeld, um wunderbar unglücklich zu sein. Ja, und das andere Feld, um wunderbar unglücklich zu sein, sind, glaube ich, Ansprüche, die man an sich selber stellt und mit denen man dann nicht ganz zurechtkommt. Und das kann man ja beeinflussen, ich meine, und das kann man ja auch, wie jetzt der vorhergehende Anrufer sagte, man kann es beeinflussen und man kann es einerseits beeinflussen und sieht sich dem aber andererseits immer wieder ausgeliefert und kann es nicht beeinflussen. Das ist genauso in der Mitte. Und da wird es dann, glaube ich, interessant, Unglück. Aber dann ist es doch sogar hilfreich. Ich meine, wenn das dann mal wieder vorbei ist, dann hat man eine tolle Erfahrung daraus gezogen, vielleicht. Warst du denn schon mal unglücklich? Ja, sicher, aber so direkt, naja, doch, einmal ziemlich, aber so direkt jetzt eben, weil ich eine andere Vorstellung habe von Unglück, also. Aber eher ziemlich, aber noch nicht so richtig hardcore. Ja, würde ich mal sagen. Ah ja, wie alt bist du? 16. Ja, da braucht man vielleicht doch noch ein bisschen Zeit, um richtig volle Pulle mal unglücklich zu sein. Wobei, mit 16 fängt es so an, glaube ich. Es hängt ja davon ab, weil das sagte wohl auch schon einer hier, welche Lebenseinstellung man hat, ob man sowieso ja. eher ein optimistischer Typ ist, oder? Aber du hast eher so smiling-mäßig. Nee, ich bin mehr optimistisch veranlagt, aber auf keinen Fall smiling-mäßig. Und was war denn der Fall, in dem du dann tatsächlich tief unglücklich warst? Naja, also ich habe da ein Mädel kennengelernt und die war total depressiv und so und da habe ich das mal so, also ich habe immer nie so richtig die, wenn man sich die Welt so anguckt und dann mal wirklich sieht, wie drastisch und schlimm das ist, also ich meine, man normalerweise, also ich sehe normalerweise immer nur so, was es zwar so für Unglücksfälle gibt, aber so wirklich groß und aufeinander prallend, wenn das so alles drüber kommt, also da ging es mir schon ziemlich, also ich will, es lässt sich jetzt schwer beschreiben halt, blöd, aber ich weiß nicht, ob du verstehst, wie ich das meine? Nee, nicht so ernst, weil es so allgemein war. Ja, also wenn so lauter fies schlimme Eindrücke auf einen einprasseln. Sag mal nicht Mann oder auf einen, ja, sondern sag mal ich. Ja, schon, okay. Wenn auf mich so verschiedene Sachen total einprasseln. Also, wann war denn das? Das habe ich ja gesagt, das ist ja ziemlich allgemein, das lässt sich ja nie. Also, was weiß ich, wie schlimm es eigentlich ist, dass es gar keine direkte Hoffnung gibt jetzt hier. Du bist dann eher. Der Welt nochmal irgendwie besser wird und so, das meine ich jetzt. Das heißt, du bist dann eher so im Allgemeinen unglücklich. Also auch so eine Art Zeitungsunglücklichkeit. Um Gottes Willen, ja. Ich will nicht mehr so eine Zeitungsunglücklichkeit verstehen. Na, die Zeitung aufschlagen und all die Katastrophen dieser Welt sehen. Ich habe keine Zeitung und keinen Fernseher. Das geht schlecht. Ah ja. Insofern bist du schon eher glücksfähig. Ja, ich habe Pech, Zeitungen zu lesen. Und eigentlich ja eine Zeitung zu lesen. Ja, aber ich meine, weil du auch vorhin so immer so sagtest, naja, glücklich sein und so, das gibt's ja genug. Also ich weiß nicht, kennst du es? Hier irgendjemanden, der wirklich richtig glücklich ist? Ach, ich habe fest, ja, warum kenne ich da jemanden? Ach, das würde mich nicht so sehr interessieren. Das ist ja auch, sagen wir mal, immer sehr entmutigend, wenn da irgendwie immer so Glücksvögel rumrennen. Na, ja, was heißt denn immer? Also ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der... Nee, es gibt ja eine Menge Glücksdarsteller und die sind dann aber auch, und da gibt es aber auch richtig glücklich, aber das ist ja auch, ach, ist ja auch nicht schön. Darum gilt ja mein... Du bist immer richtig glücklich. Ich? No? Ja, klar. Richtig, naja, also ja, ja. Gibt's da so viele. Ja, ja. Und von daher kommt ja auch mein Interesse an so Unglück. Ja, ich meine, aber ich kenne ehrlich gesagt überhaupt niemanden, der wirklich so über eine Zeitdauer oder so richtig glücklich sein kann. Das ist eigentlich seltener. Siehst du? Und genau darum, um möglichst viele zu erreichen, habe ich mich heute dem Thema Unglück gewidmet. Ja, wir müssen jetzt langsam Schluss machen. Ich bin ja genug glücklich, okay. Ja? Wir müssen jetzt erstmal langsam Schluss machen, weil jetzt gleich die Nachrichten kommen. Okay. Einverstanden? Gut. Tschüss, viel Spaß noch in Dresden. Ja, danke. So, jetzt kommt erst noch mal eine schöne Musik. Manfred Krug, für den es alles nur ein Moment war. Das war nur ein Moment. Nur ein dass ich in deine Augen sah, so nah. Nun gedenk ich dein, so als wärst du mein, eine ganze Ewigkeit. Ich träume nicht nur, denn es gibt dich und du weißt eines Tages, einer liebt dich nur wann. 32. Nightfly. Na gut, so weit waren wir dann doch noch nicht. Wir kommen dann auf dieses. Fritz Kurzinfo. Rückkehr. Die 6 deutschen Menschenrechtler, die in der Osttürkei 3 Tage lang festgehalten worden sind, sind am Abend auf dem Frankfurter Flughafen angekommen. Die Studenten wollten sich nach eigenen Angaben über die Lage der Kurden informieren. Flucht. Fast 2000 Männer, Frauen und Kinder in Nordirak sind gestern vor den türkischen Invasionstruppen geflohen. Nach UNO-Angaben haben sie Angst vor Hausdurchsuchungen und gewaltsamen Übergriffen. Klimagipfel. Zum Auftakt der UN-Konferenz haben Wissenschaftler anhand neuer Daten vor den katastrophalen Folgen einer weiteren Klimaerwärmung durch Kohlendioxidemissionen gewarnt. Verwiesen wurde auf die sich häufenden Wirbelstürme und Überschwemmungen. Mieterdemonstration. Rund 1000 Berliner haben gestern im Bezirk Mitte gegen die Einführung von Vergleichsmieten in Ostdeutschland protestiert. Der Senat hatte zuvor beschlossen, dass Berlin am kommenden Freitag das Gesetz im Bundesrat ablehnen wird. Skandal. Im früheren Konzentrationslager Hamburg-Neuengamme haben mehrere freiwillige Feuerwehren aus der Hansestadt Schleswig-Holstein und Niedersachsen eine Party mit Blasmusik gefeiert. In dem KZ haben die Nazis 50.000 Menschen ermordet. Haben wir nicht. Wetter. Nachts weitere Schneeschauer um minus 2 Grad, auch am Tag Schnee und Graupelschauer zwischen 2 bis 4 Grad. Verkehr. Haben wir auch nicht, keine aktuellen Meldungen, dennoch die Straßen sind glatt und nass. Wie John Wayne einst zu Henry Fonda sagte, sie sind wieder da, The Sparks. When do I get to sing my way in heaven? The Sparks live in Berlin, Montag, 8. Mai im Metropol. Und im Vorprogramm Andreas Dorau. Garantiert ein lustiger Abend bei präsentiert von Fritz. Und lustig geht's so weiter. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Every time we say goodbye, I die alone. Every time we say goodbye, I wonder why. An air of spring about it, I can hear a lark somewhere begin to sing about it. Change from major to minor every time. could say goodbye. Da kann man nur ganz leise hinten rangehen. Chet Baker. Chet Baker sings and plays from the film Let's Get Lost. Hier heißt die Platte. Alle so eine Musik, ey. Horri, du, da wird man unglücklich, wenn man die hört. Tag, wer bist denn du? Hallo, ja, hier ist sie. Hallo, Kuttner, altes Funkhaus. Altes Funkhaus? Weißt du es nicht, wo du jetzt wieder auf dem Sender bist? Hast du eben gesagt, altes Funkhaus? Sprechfunkhaus wäre jetzt genauer, oder was? Nee, ich frag bloß, ich hab's nicht richtig verstanden. Finde ich ja eine nette Anrede. Na, das mit dem Captain Kirk, das ist nicht ganz dein Jahrgang, ne? Stimmt. Aber jetzt ist es so, ist 3 Jahre so und soll es auch so bleiben. Naja. Oh, altes Funkhaus war prima. Du klingst aber auch. Ja. Scheiße, du machst mich ganz wenig unglücklich. Nee, Mann, du bist aber leicht glücklich zu machen. Nee, das, also es wirklich, eigentlich ist es total leicht, unglücklich zu sein. Also es ist eine der überhaupt leichtesten Übungen. Und zwar gab es da so einen Spruch, ich glaube, der ist von Oscar Wilde, aber ich merke mir die Quellenangaben immer nicht. Und der ist ganz einfach, der heißt, der Club, der mich aufnehmen würde, in dem würde ich kein Mitglied sein. Kennst du den? Den kenne ich. Ja, und das ist ja eigentlich überall anwendbar, ne? Und du fühlst dich pausenlos so in Situationen, dass Clubs dir ihre Mitgliedschaft antragen und du da nicht Mitglied sein wolltest? Ja, Club, das muss man ja nicht so eng sehen, ne? Nee. Also quasi alles das, was ich haben kann, ist möglicherweise gar nicht so interessant, dass ich es dann wirklich haben will. Ja, aber sagen wir mal, in so einem Club, hochsensibel unglücklicher, da wärst du schon gern, oder? Ja, sieh doch mal den Club nicht als Club. Also, ja, nee. Man war verliebt, dann, oh gut, nehmen wir einen Club. Also jetzt muss ich mal überlegen, in welchem Club. Nee, muss ja jetzt kein Club sein. Ich meine ja Club auch im weiten Sinne. Tja. Aber du warst gerade verliebt, hast du gesagt. Wenn die Leute einfach schon der Meinung wären, dass sie durchaus bereit wären, mich gut zu finden und das mit mir zusammen zu machen, frage ich mich doch ganz gereizt, wenn diese Leute bereit sind, das mit mir zusammen zu betreiben, dann müssen wir doch also irgendwie... Dann sind die wahrscheinlich gar nicht so interessant, wie ich mir das gedacht habe. Weißt du, so eine latente Maserstrecke, die kriegt man, glaube ich, irgendwann. Also wenn man sozusagen was erreicht hat und sich nach einer Weile das anguckt und sich denkt, na, das ist ja so toll auch nicht. Ja. Und dann sich das nächste sucht und nach einer Weile, wenn man es hat, festbestanden, es ist ganz nett, aber jetzt auch nicht. Und ist jetzt deine Strategie, unglücklich zu sein? Also... Man kommt immer mal wieder darauf zurück, oder also wenn man zum Beispiel Möglichkeiten vergleicht. Ja, ne? Aber dann müssen es doch auch Angebote sein, die man zwar wahrnimmt und bei denen man dann im Nachhinein aber bedauert, dass man sie dann doch nicht wirklich wahrgenommen hat. Naja, also die Sache ist die, du kannst sie ja erstmal annehmen. Ne? Ja. Du lässt dich da erstmal drauf ein, guckst es an und denkst, boah, meinetwegen jetzt der Job, der Mann, weiß ich nicht, alles einsetzbar, ne? Ja. Und hinterher guckt man sich das an, naja. Gut. Also wenn der sich in dich verliebt, dann... Dann muss der doch eine Macke haben. So doll nicht gewesen sein, ne? Wenn er sich also damit zufrieden gibt... Das ist jetzt zum Beispiel dein Verhältnis zu Männern, ja? Dass du erstmal jedem misstraust, der sich mit dir einlassen würde. Nee, das nicht, aber es ist halt, also wenn man darauf guckt, ist halt sehr schnell der Lack ab. Ne? Ja, aber gibt es nicht dann im Nachhinein Situationen, wo man sagt, okay, der Lack ist ab, der Typ soll wegtreten und du dann im Nachhinein bedauert und dann auf wundervolle Art unglücklich sein könnte? Eigentlich nicht, also es gibt schon immer noch die Möglichkeit, wenn man jetzt in die Situation kommt, man ist doch glücklich und findet es irgendwie... unpassend glücklich zu sein oder hat sich über eine andere Sache geärgert, dann kann man immer noch vergleichen und feststellen, dass man sich möglicherweise falsch entschieden hat. Also um es auf eine ganz simple Ebene zu bringen, heute konnte man also Sprechfunk hören oder Küpersbusch im Fernsehen bei Bio sehen und was man auch immer gemacht hat, man kann hinterher immer noch vermuten, dass das andere besser gewesen wäre, wenn man nun durchaus unglücklich sein würde. Ne? Jetzt habe ich 2 Fragen. Was hast du gemacht und willst du jetzt weiter unglücklich sein? Also es kommt drauf an. Man kann ja einfach mal darüber nachdenken, ob man nicht eventuell doch unglücklich ist. Ja. Also ich habe so ein bisschen Kübersbusch mitgehört, aber nebenbei gebadet und dann noch auch irgendwie Sprechfunk gehört. Und ach, das ist aber eine super Mischung. Das befriedigende Ergebnis, dass ich von allem nicht so richtig was hatte. Ah ja, das ist natürlich blöd. Ja, das ist ja dann Entscheidungs... Wobei, es sind natürlich verlockende Angebote, wa? Ich finde ja sowohl Badewanne wie Küppersbusch auch ganz gut. Ja, bloß da geht's dann wieder auf der simplen Ebene unglücklich los. Also selbst wenn jetzt meinetwegen alles stimmt, man kann in der Badewanne Fernsehen, dabei auch noch Radio hören, ja, mittels Fernbedienung, dann passiert es einem, dass zum Beispiel die Asche von der Zigarette ins Badewasser fällt. Ja, da gibt's doch aber schlimmere Sachen. Werden. Und wenn man sich dann später die Zigaretten mit ins Zimmer nimmt, sind die nass. Also so, weißt du, selbst wenn das gelöst ist, gibt es immer noch genügend Trivialmittel, um trotzdem unglücklich zu sein. Ja, ach, das ist aber schön. Du hast ja so den Charme der kleinen Unglücke irgendwie entdeckt und gepachtet offensichtlich. Man muss nur danach gucken. Ja. Und das sind aber so Sachen, die du auch mit wirklich mit Ausdauer und Konzentration praktizierst. Kleine Unglücke, Tag für Tag 20 Mal kurz unglücklich. Nee, das ist einfach wichtig sozusagen, damit die Statistik stimmt. Also zum Beispiel morgen habe ich einen Termin, der mir relativ wichtig ist. Ja. Und heute war ein ziemlicher Scheißtag. Ja, und jetzt denkst du, wie scheiße das heute war und wie unglücklich ich war und dass das alles irgendwie überhaupt nicht so richtig. Dann kann es morgen nur total prima werden. Also rein statistisch gesehen habe ich klasse Karten, ne? Ach super, ja, das finde ich ja auch aber eine tolle Lebensstrategie. Da bin ich ja jetzt aber beeindruckt. Ja, das ist einfach eine Interpretationsfrage, ne? Das heißt, dein Verhältnis zum Unglück ist teilweise auch erstmal vorsichtshalber unglücklich sein, vielleicht braucht man das Glück an anderen wichtigen Punkten. Sozusagen einfach, ja, statistische Verteilungen, genau. Ja, schön. Und führst du denn manchmal dann auch so ein bisschen absichtsvoll oder mit taktischer Überlegung so kleine Unglücke herbei, um jetzt die Statistik zu beeinflussen? Das ist ja dann wirklich Masochismus. Also es reicht doch, guck mal, zum Beispiel diese Variante das, ne? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel der Meinung bin, das ist irgendwie doch gut gelaufen, das kann ich ja immer noch überlegen, was wäre gelaufen, wenn ich so das und das getan hätte an dem, ja, Tag. Aber nicht zu doll, also zu doll macht depressiv und dann es ist es ja keine, wie soll man sagen, dann ist es kein produktives Unglück mehr, sondern dann ist es nur so, ja, Säuferstimmung oder sowas und das ist dann wieder ein anderes Thema, das, ja, ist dann mehr Katastrophe. Da hast du ja ein sehr bewusst selbstbewusstes, teilweise sehr fast mathematisches Verhältnis zur Glück- und Unglücksverteilung. Naja, also zumindest soweit es beeinflussbar ist. Ja, und gibt es denn jetzt manchmal die Querschläger, die muss man dann einfach ertragen. Ja, danach wollte ich eben gerade fragen. Aber dann gibt es doch immer noch mal so große Unglücke, die statistisch ja nicht zu erwarten waren und an denen man doch seinen Anteil hat. Naja, sicher, klar. Ja, und was machst du mit denen? Ertragen. Ertragen. Und welche Unglücke sind denn so? Also, hast du da so natürlich zum Beispiel immer die Stellen, ne, dass man jetzt gerade in so einem Club ist und sich überlegt hat, ob das nun, weiß Gott, nun der richtige Weg war. Und dann kommen immer so ganz hässliche Jubiläen, die da heißen neues Jahr, Geburtstag oder was weiß ich, eine Freundin heiratet. Und man überlegt sich, Mensch, verdammt nochmal, du wirst irgendwie... Du wirst immer älter, wa? Und ja. Irgendwie werden die Möglichkeiten weniger. Ja. Und mit dem letzten Club, in den ich nicht hätte eintreten sollen, habe ich ja dann doch 4 Jahre verbracht. Und hätte man sich da eher entscheiden können, sollen, müssen, dürfen und so weiter, ne? Also es ist einfach eine Frage nur, wie du da rangehst. Also ich denke, es gibt kaum ein Erlebnis, das du mir schildern kannst, indem ich dir nicht die unglückbringende Dimension aufzeigen kann. Ja, wenn du jetzt mal aber die großen Unglücke Revue passieren lässt, welche Auswirkungen haben sie so auf dein Leben gehabt? Also ich muss sagen, letztendlich, klingt absolut platitüdenmäßig, aber was dich nicht umbringt, macht dich härter. Ne? Also die Leute, die ich kenne, die ich richtig gerne mag, die ich für ziemlich fit halte, die haben eigentlich alle eine ganze Menge durch. Und die Weicheier erkennst du sehr schnell daran, dass es immer Leute gab, die für sie die Unglücke geregelt haben. Oder die verhindert haben. Ja, ja, ja, das stimmt. Bist du jetzt, sagen wir mal, durch diese Erfahrung sehr intensiver Unglücke besser vorbereitet auf kommende Unglücke? Ach, man nimmt das so mit. Also ich weiß nicht, ich leide darunter nicht so direkt. Ne? Also... Das ist okay, das gehört dazu, ne? Die kauft man halt mit. Und wenn man der Meinung war, es waren lange keine mehr und man weiß, es muss was passieren, dann interpretiert man die her. Oder es passiert eben auch. Also zum Beispiel, was ich klasse empfehlen kann, was so mittelmäßige Unglücke sind, weil sie einfach Strategien durcheinander bringen, sind Ich habe im letzten Jahr 2 Autos in der Prenzlauer Allee verloren. Die wurden da einfach geparkt und von irgendwelchen Idioten nachts zerschrottet, die von der Fahrbahn abgekommen sind. Und das ist schon ein mittelmäßiges Unglück, wenn man also auf ein Gefährt angewiesen ist, gerade im Winter, was dann nicht unbedingt ein Fahrrad sein sollte. Ja. Und du willst los und das haut dich dann wirklich doch an der Stelle um, wo du dir doch gerade eingeredet hattest, dass ja an dem Tag, was weiß ich, der Kaffee morgens umgekippt ist. Irgendwas zerbrochen ist, irgendjemand. Aber das sind ja dann eher Peche. Ja. Also das ist ja dann eher so Pech. Aber aus denen hast du dann für dich... Der Unterschied zwischen Pech und Unglück. Auch na, Pech ist, dass es einfach so runterfällt. Zack, und dann steht man eben bis zum Knien in einer Pfütze. Wenn du das gehabt hast, ist es schon ein kleines Unglück. Wenn du was? Wenn es was ist, woran du richtig gehangen hast, das ist ein kleines Unglück. Ja, das stimmt. Aber man hat eben, wie gesagt, so ja keinen Einfluss darauf, ne? Wenn die einen ein Auto totfahren. Ja, das ist der Punkt, ne? Also das sind dann sozusagen... die kleinen Unglücke, die dann noch passieren. Ja, ja, ja. Also aber wenn du, wie gesagt... definitiv suchen musst. Ja, aber wenn du so in so Clubs eintrittst, zu denen du möglicherweise nicht gehören willst, dann setzt du dir immer noch deine Entscheidung voraus, erstmal überhaupt einzutreten. Naja, nee, also wie gesagt, das mit dem Club ist ja sozusagen nur das Bild dafür. Ne? Das weißt du ja vorher nicht. Also wenn da zum Beispiel, jetzt wäre es für dich, also irgendwie so eine tolle Frau wäre, du weißt es ja erstmal nicht, ob du da landest. Also bis dahin ist das ja alles oberinteressant und spannend. Ja, bis dahin baggert man. Und jetzt erstmal bist du interessiert und es funktioniert. Ja. Und dann gibt es natürlich ein paar sonnige Tage und alles ganz fantastisch. Und irgendwann merkt man dann irgendwie doch die Weichei-Komponente darin oder was weiß ich, es ist dann einfach, also es ist geschafft, ne? Also der Reiz ist weg. Ja. Es ist einfach, was aber, ist passiert. Ach, das klingt jetzt erstmal noch gar nicht nach Unglück. Naja, es ist das klingt ja so nach so. Dass du sozusagen die den Status des wirklich Glücklichseins halten kannst oder den auch nur ganz kurzfristig erreichst. Hm. Also ich meine, selbst wenn du den hast, kannst du dich auch dann, wenn du das nicht willst, muss man ja nicht unbedingt, aber man weiß auch dann schon ab einem gewissen Alter, dass diese Wolke 7, also maximal 5, 6, 7 Tage, also vielleicht 2 Wochen dauern kann. Und dann fängt es an zu regnen. Geht das ziemlich fix wieder bergab, ja. Ne? Und das ist doch ein sehr abkühlendes Moment. Ja, also insofern hast du dich jetzt auch durch diese statistische Betrachtungsweise eher rauskatapultiert aus dem wirklich intensiven Unglücklichsein. Ohne Vergleich und ohne strategische Beziehung auf Glück, was wartet, hinterm Unglück. Also ich denke, dass es so den richtigen Gefühlshaushalt nur ganz wenig, also das ist das, was rational passiert, ne? Das verhindert ja nicht, dass man also irgendwie dann trotzdem aus Versehen glücklich ist erstmal, ne? Ja. Obwohl wir wissen das und so weiter. Es ist nur eben das, was man, also ich glaube, das ist eben dieses Unangenehme, ne? Wenn man ein bisschen älter wird, dass man das weiß, dass man eigentlich wahrscheinlich schon so ziemlich dicht an der Glücksstrecke wieder vorbei ist. Also du meinst, das eigentliche, was Substanz hat, ist das Unglück und glücklich ist man eher aus Versehen. Kannst du auch genau andersrum sagen. Also es ist, also in dem, also nimm an, es ist jetzt ein Tag, wo wirklich alles, also da gibt es auch diesen blöden Witz, das einzig Positive war der AIDS-Test. Auch in diesem Punkt weißt du dann, das ist ja, also das, ich stelle mir das immer so amplitudenmäßig vor, ne? Also es geht mal da und mal dahin aus. Und wenn du jetzt wirklich ganz unten bist und du denkst, boah, also jetzt volle Kante, alles abgefasst, was geht an diesem Tag, das hat ja nun auch wieder das Moment, dass du weißt, du bist jetzt sozusagen in der Talsohle. Es kann eigentlich nicht mehr viel kommen, sondern es geht jetzt wieder in die andere Richtung. Insofern fühlst du dich, wenn du ganz unten bist, erstmal ganz wohl, weil du jetzt wieder hoch hin musst. Naja, vielleicht nicht genau in der Minute, dann trinkt man natürlich erstmal an und lässt es sacken und gibt sich dem hin und, also was weiß ich, das gängigste Beispiel ist sicherlich Liebeskummer, das tut ja ganz gut, das mal so 2-3 Stunden durchzumachen. Das und mit dem Griff zur Flasche ist man schon wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und du weißt es einfach, dass es eben, also spätestens morgen oder übermorgen vorbei ist. Wenn du aufwachst, ist es dann weg. Und das ach Mensch, da hast du aber Glück mit deinem Liebeskummer. Naja, also ich gebe zu, dass es schon auch mal eine Woche gedauert hat. Man weiß einfach, es ist endlich, ne? Also irgendwie kommt dann der Kick und dann geht's wieder. Ja. Ja. Dann sag mir mal jetzt ganz zum Schluss nochmal deinen Namen, weil den habe ich schon wieder vergessen. Den habe ich gar nicht gesagt. Siri. Siri. Vielleicht erinnerst du dich, wir haben ja schon mal telefoniert. Gesprochen. Wie bitte? die haben mal eine sehr interessante Sendung zu Küchengeräten gehabt, wo mir dann also doch stundenlang später erklärt wurde, wie Spinat geteilt wird, ohne dass da auch nur eine einzige brauchbare Variante dabei war. Das war doch aber lehrreich teilweise, ne? Also ich muss sagen, war sehr kreativ, war interessant, war eine echte Herausforderung an die Zuhörerschaft, aber... Unpraktisch. Also so richtig den Kick hat es nicht gegeben. Ich hatte ja gehofft, dass da irgendwie jemand von diesen diversen Tiefkühlfirmen zuhört und die auf die Idee kommen, letztendlich auch den Blattspinat in einer Ein-Personen-Packung zu servieren. Ja. Aber also eher trennt man sich dann wahrscheinlich doch von dem betreffenden nicht-spinat-essenden Freund, als dass sich die Industrie umstellt. Ja. Das ist auch so eine Erfahrung, die man mit zunehmendem Alter machen muss, ne? Man wird Industriepessimist. Mitte 50. Nein. Soll ich schätzen? 26. Fast. 24. Ja, drauf, ja. Wie viel? 2 Jahre drauf. 2 Jahre drauf, 28. Ja, das reicht eigentlich schon, um sozusagen zu erkennen, dass die Amplituden nach oben und unten so, also über den Zeitraum, sagen wir mal, von 20 bewussten Jahren hinweg, also so die Ausschläge sich irgendwie immer wieder... Das stimmt. Mit 28 weiß man schon alles. Und, na, nicht alles, aber so irgendwie, also... Aber doch fast alles. Erkenntnisse, die so einen in gewisser Weise ein bisschen trösten. Ja. Also man sagt halt nicht mehr so ganz brupp ab, sondern man weiß es dann schon. Dass ja, einerseits ist es tröstlich, andererseits ist jetzt fangen jetzt ganz viele Wiederholungen an. Bis 28 lernt man. Bist du sicher? Also das klingt ja eigentlich ziemlich scheiße. Ja, glaub mir das. Aber wiederholen sich denn auch irgendwie so diese naiv-fröhlichen... Nummern so, wo man es dann noch wieder doch nicht glaubt oder so. Ja, wenn man schlechtes Gedächtnis hat, hat man gute Chancen. Und ich habe extrem schlechtes Gedächtnis. Von daher bin ich immer wieder, ohne ein Recht dazu zu haben, immer wieder fröhlich. Also bist du sozusagen wenig unglücklich, weil du ein schlechtes Gedächtnis hast? Nee, ich bin ja auch unglücklich, also zum Beispiel, weil ich ein schlechtes Gedächtnis habe, bin ich oft unglücklich. Und dann bin ich auch unglücklich in Situationen, in denen ich... trotzdem mit einfach nur eine Wiederholung ist, dann doch wieder richtig ernsthaft unglücklich bin. Verstehst du, weil ich mich nicht erinnern kann, in derselben Situation schon genau mal unglückliche Wesen zu sein und dann aber auch wieder rausgekommen. Von daher kann ich mich, also bezieht sich meine Naivität auch aufs Unglück. Naja, so identisch sind die Situationen ja nicht, aber wir haben ja irgendwie... Aber doch, ab 28 fängt es an. ...mäßig ist, ne? Also, dass du sozusagen, sagen wir mal, Phasen von 1 bis 5 hat und dass man, also auch wenn man jetzt ganz, ganz sicher ist, dass es das jetzt ist, dass es der Job ist, dass es der Typ ist, dass es, was weiß ich, die Wohnung ist oder die Party, ne? Und das funktioniert jetzt, dass man einfach weiß, also bestenfalls ist Phase 1, 2 Wochen länger oder so, ne? Ja. Klingt jetzt wirklich ziemlich unglücklich, ne? Es stimmt also eigentlich aber auch wirklich wieder nur zur Hälfte, eben so halt im unteren Amplitudenbereich, den ich also heute hatte und morgen kommt also der andere quasi, ne? Ey, morgen, das wird gut. Trotzdem mit einer Unglückssendung war... Wie soll man denn auch unglücklich sein, wenn man nicht also diese anderen Ausschläge hat? Also wäre ja denn einfach nur eine Frage der Definition, dann liegt die Nulllinie einfach erst etwas tiefer. Bei den Menschen, die also vorgeben, permanent unglücklich zu sein. Ja, das stimmt. Wa? Und so eine Nullen gibt's hier noch. Siri, ich danke dir für deinen Anruf, in dem sich jetzt alles nochmal zusammengeschlossen hat. Insofern war der jetzt nicht nur an sich... schön, sondern auch dramaturgisch wichtig an der Stelle. Na, da fühle ich mich ja vielleicht geehrt. Eine unglückliche Nacht noch und einen schönen glücklichen Morgen wünsche ich dir. Tschüss. So, dann muss ich mich jetzt leider ganz kurz ruckzuck verabschieden. Die Sendung hier ist quasi definitiv zu Ende. Mir fehlt wieder ein anderer dramaturgischer Punkt. Das ist der halbautomatische Anrufbeantworter. Der wird Anfang der nächsten Sendung nachgereicht. Ich wollte nur noch mal dran erinnern, wer Interesse an einer dieser wunderbaren Residence-Doppel-Single-CDs hat, der müsste hierher schreiben und es aber gut begründen können. Und was eine gute Begründung ist, weiß ich auch nicht. Werde ich dann nur merken, wenn ich es lese. Die Sendung jetzt, heute, ist vorbei. Man hätte noch ewig weiter telefonieren können. Das tut mir sehr leid. Seid schön unglücklich. Die ihr jetzt hier durchgekommen seid, hat jetzt nicht mehr allzu viel Sinn, weil gleich kommt der Night Flight wieder mit dem netten, großartigen MC Lücke. Und hier kommt erst nochmal, ich sag's nochmal an, weil immer wieder Leute fragen, was das für eine Musik ist. Schubert ist der erste Song aus der Winterreise. Gute Nacht. Gute Nacht. Fremd bin ich. erzogen, fremd zieh ich wieder aus, der bei war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von mir.